So, herzlich willkommen zum Fehlfarben-Podcast Ausgabe 15. Mein Name ist Florian, ich bin auf Twitter vertreten unter @munifornication. Links von mir sitzt die Anke, auf Twitter unter @AnkeGröner. Und links von mir sitzt der Felix, auf Twitter @Semikufo. Und wir haben uns für die heutige Ausgabe unseres Podcasts zwei Ausstellungen angeschaut. Zunächst in der Sammlung Götz, Generations, Künstlerin im Dialog. Und Part One. Und Art 2, Jutta Kötter, Tour de Madame im Museum Brandhorst. Wir haben noch ein Weinthema. Yes! Weinthema diesmal. Wir haben jetzt heute ausschließlich Künstlerinnen am Start. Deshalb dachten wir, warum nicht auch Wein von Winzerinnen? Und ich habe mir sagen lassen, Riesling sei anscheinend mein Thema. deshalb wird es heute Riesling von Winzerinnen. Sollen wir gleich den ersten? Yes, please. Ja, okay. Also Wein Nummer 1. Ich finde, die sehen alle gleich aus. Wobei die Flaschen sagen, verraten uns dieses sehen. Mal... Wir haben auf keinen Fall also drei gleiche Weine. Der zweite finde ich heller. Genau, genau der Farbe heller. Genau, der zweite ist heller. Der zweite ist heller. Also der erste und der dritte haben eine ähnliche Farbe, der zweite ist deutlich heller. Ja, der erste und dritte ist schön gold und der zweite ist ein bisschen zitroniger. Mhm. Oh, der roch aus der Flasche so fies und jetzt riecht er erstmal gar nichts. Er riecht sehr mineralisch, hätte ich jetzt gesagt, aber... Findest du? Ich finde ihn sehr fruchtig. Ich hätte jetzt auch eher Frucht oder okay, Mineral. Also mal schauen. Mal probieren. Genau, runter damit. Überraschend sauer. Also irgendwie... Also am Anfang fand ich so ein leichtes Honigaroma, da war schon so ein bisschen Zucker, eine Süße dran. Also ich finde zuerst ist er unglaublich sauer und dann kommt diese ganze Fruchtbombe nach hinten. Echt? Ich hätte gesagt genau andersrum. Echt? Ja. Ich teste einfach nochmal einen Schluck. Also ich hatte zuerst was Honigmäßiges, fand ich. Jetzt wird er nach hinten irgendwie total scharf. Hm. Ich weiß nicht, ob er sich so richtig erfahren kann. Ich finde ihn irgendwie spannend, aber es ist so... Mein erster Gedanke war, er weiß nicht so richtig, was er will. Ja. Ob er sozusagen ob er irgendwie in die fruchtige Ecke will oder in die so spritzig irgendwie oder dann doch irgendwie so ein bisschen... mineralisch gehaltvoll irgendwie, wobei... Also wie gesagt, eine gewisse Süße, finde ich, ist immer da. Also ich finde, also jetzt im positiven Sinne leicht klebrig, also so, also Honig, würde ich sagen, ist immer da. Also er ist sicherlich nicht trocken. No. Ich fand im ersten Schluck, der hat eine gewisse... Es war aber gar nicht mal so Schärfe, fand ich. Das war eher so eine Säureschärfe, also irgendwie so einen leichten Biss gehabt. Ja. Der ist jetzt aber, fand ich, im zweiten Schluck war der weg. Geht. Also ich finde, der kommt immer wieder, so ganz zum Schluss nochmal raus. Und er wird dann irgendwann trocken. Also mein Mund ist jetzt gerade total trocken. Mhm. Mhm. Aber ich finde ihn spannend. Also ich bin gespannt, wie der nach einer halben Stunde schmeckt. Mhm. Falls er bis dahin nicht 30 Grad warm ist. Obwohl, so warm ist es heute nicht. Oh nein, wir reden über das Wetter. Lass uns schnell über was anderes reden. Genau. Also ich würde vorschlagen, wir starten mit Generations, Künstlerin im Dialog. Das ist eine Ausstellung in der Sammlung Götz anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens. Ist als dreiteilige Serie angelegt. Part 1 findet in der Sammlung Götz statt. Vom, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 22. Februar bis 13. Juni, kann das sein? Juli. Juli, Entschuldigung. Juli. Ja. Part 2 ist im Haus der Kunst, 29.06. bis 27. also 18. bis 27.01.19 und Part 3 wiederum Sammlung Götz, 13.09.2018 bis 15.12.2018. Die Ausstellung widmet sich dem künstlerischen Schaffen von Frauen, die Ingvild Götz ist ja selber eine Frau, sammelt auch viel Kunst von Frauen, sammelt auch viel bekanntermaßen Medienkunst. Und hier haben wir so, jetzt würde ich mal sagen, ein relativ breit angelegte Ausstellung. Sind irgendwie so ziemlich, glaube, viele Medien vertreten. Wir haben Videokunst, wir haben Fotografie, wir haben Malerei, wir haben Skulpturen in der Ausstellung. Und ich würde vorschlagen, steigen wir einfach ein. Wie habt ihr die Ausstellung erlebt? Ich fand sie, wenn man erstmal drin ist, angenehmer als ich dachte. Also wenn man reinkommt, kriegt man netterweise so einen Plan in die Hand gedrückt, weil die Kunstwerke selber nicht beschriftet sind. Also steht nirgendwo dran, wer es ist, von wem es ist und von wann es ist. Der Plan ist, finde ich, manchmal ein bisschen schwierig zu lesen, aber mein erster Eindruck von diesem Plan war halt, okay, 93 Kunstwerke, wow, das wird zugeballert und durcheinander und ich würde mich wahnsinnig machen. Aber das hat es dann gar nicht, weil die Räume sehr clever gehängt waren, fand ich. Also wenn man nach oben kommt, das sind ja zwei Stockwerke, ich habe den ersten Raum oben als politische Kunst empfunden, der zweite Raum war für mich eher so Spiel mit Material, da war halt zum Beispiel jetzt Rosemarie Trockel vielleicht als bekanntester Name oder für mich bekanntester Name, die eben mit Wolle und Stoff und Fäden arbeitet. Dann der dritte Raum oben, den habe ich so unter Haptik-Optik abgelegt, weil ich da einfach mehr das Gefühl hatte, es geht um Material. Mhm. Also jeder Raum hatte irgendwie so ein gewisses Thema. Was ich unten besonders spannend fand, da hingen halt im ersten Raum nur abstrakte Gemälde und ich kam halt rein und dachte irgendwie, ja super, also jetzt mal ganz fies kunstbanausisch gesagt, das ist halt alles abstrakt, sieht alles gleich aus, ist mir egal. Aber wenn man dann halt mal 30 Sekunden drauf guckt, sieht man natürlich Unterschiede. Klar, es ist so, als ob man sagt, Zeit Wommli, Gerhard Richter, ist beides abstrakt, sehe ich keinen Unterschied, das ist natürlich Quatsch. Natürlich sieht man das bei den Damen auch. Da unten fand ich, wenn wir jetzt gleich mal mit Lieblingskunstwerken anfangen, ich fand da unten Carla Arcadi super spannend. Die kannte ich vorher nicht, ehrlich gesagt. Von ihr hingen zwei Werke, die im Flyer beschrieben sind mit Lack auf transparenter Kunststofffolie. Also sie hat einfach statt einer Leinwand hat sie halt so Acrylfolie genommen und da Farbschwünge drauf gemalt. Die Werke waren von 69, also schön Popart, wunderbar. Ein bisschen minimalistisch, fand ich einfach toll. Und dann auf der gegenüberliegenden Wand hing noch was von ihr, was ich überhaupt nicht als sie identifiziert hätte, weil es einfach so anders aussah. Das war ganz klassisch Vinylfarbe auf Leinwand. Ganz strenge Formen mit drei Farben. Wie gesagt, abstrakt. Hätte ich nie gedacht, dass das die gleiche ist. Und das fand ich toll in dem Raum, dass da einfach so eine gewisse Bandbreite ist, wenn man sich halt mal drauf einlässt. Weil abstrakte Kunst, denke ich, der wird ja auch gerne unterstellt, eben da stellen sich Leute hin, schmieren irgendwas auf die Leinwand und nennen es Kunst. Und in dem Raum, finde ich, konnte man sehr gut sehen, nee, da ist dann halt doch ein Plan dahinter. In dem Raum hing auch eigentlich eine bekanntere Namen deutsche Künstlerin Katharina Grosse, die auf ihre, sagen wir mal, Farbigkeit und teilweise auch, also kommen auch noch andere Werke, die auch teilweise Sprühtechnik verwendet, um bestimmte Optik herzustellen. Da fand ich zum Beispiel, dass Katharina Grosse gegen die Werke von Carla Arcadi gar nicht so gut ausgeschaut hat, weil gerade das... Ich fand gerade das etwas strengere von ihr, also in ihren Versuchen, also die strengere Form und das mit dem Material, das hatte eine mehr innere Spannung als jetzt die, sagen wir mal, die etwas poppigere Farbigkeit von Katharina Grosse. Mhm. Das hat mir persönlich auch einfach deutlich besser. Also Carla Arcadi war für mich auch so eine Entdeckung. Heute eben gerade diese Optik auch, also diese regelmäßigen wirklich Wellenformen und auf dieser transparenten, also diese am Anfang, das hing so ein bisschen verloren an der Ecke, aber je mehr man drauf starte, desto spannender wurde es, fand ich. Da dachte ich mir so, ja. Ich persönlich fand, also da, auf die Werke wäre ich sicherlich auch noch eingegangen, wenn du jetzt nicht gleich erwähnt hättest. Oh, also, sorry. Ja, nee, Carla Arcadi war für mich auf jeden Fall da unten in dem Raum eine Entdeckung. Ich finde es lustig, dass ihr da Vergleiche gezogen habt, weil für mich war das, also klar, es ist beides irgendwo abstrakt, alles klar, aber für mich war das so unterschiedlich in der Handschrift und eben, auf, das, genau. Also... dass ich da gar nicht auf die Idee gekommen bin. Ich war dann, also ich meine, in dem ersten Raum, beziehungsweise im nach dem Treppenhaus quasi im ersten Raum im Untergeschoss, da war das für mich, also klar, Katharina Grosse, da hat sie ja noch im ersten Raum diese sich überlagenden Schwünge sozusagen. Ja, genau. Da dachte ich mir, also, okay, kenne ich. Im zweiten Raum dann aber. Ja, das Moment, war mir nicht aber so es geht jetzt um den ersten Raum. Und okay. Da fand ich halt eben, gerade als sie diese Schwünge hat, Okay. Da fand ich nämlich, dass dann ihre Art, damit diesen Schwung und diese Strukturen zu verwenden, eben nicht dieses, also gegen dieses etwas förmlichere, hat für mich verloren. Weil bei Katharina Gross den Farben so ausufert. Mhm. Als ob sie noch nicht wüsste, wo sie hin will. Während ich das Gefühl habe, Carla Arcadi wusste genau, wo sie hin will, beziehungsweise sie experimentiert mit dem Material, aber in der Form hat sie so eine Sicherheit. Also auf die anderen Werke würde ich gerne auch noch kommen. Also da will ich dich jetzt auch nicht unterbrechen. Aber ich glaube, ausufern ist ein gutes Stichwort, gerade für Katharina Grosse. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schwierigkeiten mit ihr. Sie ist jetzt nicht unbedingt mein Liebling, aber ich glaube, das ist genau mein Problem, was ich mit ihr habe. Dass ich vor dem Bild stehe und denke immer, wo ist jetzt das Ende? Wo hört das auf? Wo ist der Punkt? Es ist einfach so all over the place. Genau, aber genau das, was sie will, glaube ich. Vermutlich. Wenn du mal sozusagen dir, also da kommen wir nachher auch noch zu, aber ganz am Ende ist ja quasi so ein Raum mit Ausstellungskatalogen. Ja. Und da ist auch ein Ausstellungskatalog von ihr, wo verschiedene Ausstellungen so abgebildet sind. Und da sieht man halt auch, ich glaube, sie arbeitet am liebsten tatsächlich ausufernd. Also sie hat ja, wenn du dir irgendwelche anderen Ausstellungen von ihr anschaust, hat sie irgendwie, die sprüht ja alles voll. Also das ist ja alles, da wird ja dann zum Teil irgendwie so, das sieht dann aus wie so Granulat oder Erde, die farbig angesprüht wird, die liegt da irgendwie rum und dann quasi die Wand, an der das Bild aufhängt, hängt, die ist auch komplett im Prinzip nahtlos. Also da ist der ganze Raum sozusagen, wird zum Werk quasi. Und insofern finde ich das eigentlich eine treffende Beschreibung, wie sie eigentlich das, glaube ich, am liebsten hätte, nämlich überall, ja. Ja. Das war natürlich der zweite Raum unten und genau das Richtige für sie, weil da natürlich diese irren Großformate hängen, wo du echt nur völlig nicht erschlagen. Aber das fand ich begeisternd, wirklich mal dieses Groß. Genau, und vor allem, was mir da sehr gut gefallen hat, war das sozusagen das, was so, wie soll ich sagen, diese Flecken, die so am Rand wie so Fraktale irgendwie aussehen und wo man dann so einen Eindruck hat, da reißt irgendwie so ein Tor zu so einer anderen Welt, reißt sich irgendwie stimmt, auf. Ja, da ist irgendwie so ein. Da ist ein Riss irgendwie und dahinter muss irgendwas sein und das fand ich sensationell. Muss ich mir Frau Grosse noch mal genauer angucken? Damn it. Aber diesen Podcast nicht machen? Ja, kann ich nachvollziehen. Okay, Felix ist raus, ja. Nee, dass es diese Optik gibt, also das Spannende, also ich meine, das gebe ich hier die Materialität, dass das, was man als Risse empfindet, eigentlich Erhebungen sind. Dass das einfach in dem Fall auf den Großformaten Erde sind, also Erdhäufchen, die sie angesprüht hat, die auf einer etwas, sagen wir mal, regelmäßigeren Hintergrund oder Farbe drauf sind und sie wirken wie Risse. Also ich meine, die Spannung gebe ich hier, dass das, was eigentlich wie ein Riss in etwas, was übermalt ist, was dahinter ist, aussieht, was es eigentlich eine Erhebung auf der Leinwand ist. Aber ich weiß immer nicht, in welche Welt sie hin will. Also es ist immer so, sie deutet irgendwas an, aber das ist genauso abstrakt wie vorher. Also ich weiß nicht, auf welche Ebene es dann geht. Also ich meine, sie hat eine bestimmte Farbigkeit. Ich finde, also ihre Farbigkeit erinnert mich teilweise manchmal so ein bisschen auch an Computergrafiken aus den 90ern. Ja. Also eben so eine gewisse bestimmte Art von Pink, bestimmte Art von Grün, bestimmte Art von Gelb, die ja so zu der Zeit, also sie hat da eine Palette, die durchaus, also auch ihr, wie soll man sagen, sehr, also sie ist erkennbar auch an dieser Palette, mit der sie arbeitet, aber man kann schon sagen, ich finde es dann schon ästhetisch ansprechend, aber ich finde auch nicht immer, ich sehe mich irgendwann daran satt, also dieses ständige Anreißen, das irgendwann ist es bei mir nicht mehr. Ich fand es aber generell spannend, dass eben auch auf so kleinem Raum, nämlich diese zwei Räume, wo halt nur Gemälde hingen, oder da war eine Skulptur dabei noch von, wie hieß die Dame? Jessica Stockholm. Genau. Dass alleine in dem Raum, wo halt nur abstrakte Gemälde hingen, auch verschiedene Positionen gemacht wurden. Also eben einmal Grosse mit ihrem Ausufern, dann Arcadi eher mit dem Strengeren. Und dann war noch eine Künstlerin, die kannte ich vorher nicht, Lucy Dodd. Mit zwei Werken von 2017, auch sehr groß, also eins großformatig, eins sehr großformatig. Und das, was an ihr so spannend ist, ist, dass sie mit anderen Materialien arbeitet. Also, dass sie zwar eine Leinwand nimmt, aber dann eben nicht einfach angemischte Farbpigmente oder halt Acrylfarbe benutzt, sondern auf dem einen Bild, das hieß Butterfly und sah dann auch so ein bisschen wie ein riesiger, dicker, brauner Schmetterling aus, Da ist Tee drauf, wilde Walnuss, fermentierte Amaranthblätter, Tintenfischtinte, Vossblattextrakt, was auch immer das ist, Schnee und Asche, Gernika-Erde sehe ich jetzt gerade, Sumach, grüner Tee, Granatapfel etc. Da finde ich es einfach spannend, dass sie sich eben sagt, wieso muss ich immer mit Farbe malen? Ich nehme einfach mal was anderes. Ich hatte das ja, wenn ich dir das, sorry, dass ich die kurz unterbreche, aber ich habe das ja gelesen und dachte mir, ach, das kann man ja nachkochen. Da hast du Gedanken, ja. Ach ja, das kann man, also, irgendwie, kann man nachkochen. Ich hatte tatsächlich dann eher sowas wie eine Collage oder Assemblage erwartet bei der Materialliste, weil ich hatte es auch gesehen vorher und dachte mir so, oh, da bin ich jetzt gespannt. Und ich hatte eigentlich eine Assemblage erwartet, eigentlich mit diesen verschiedenen Dingen. Ich hatte nicht eine Leinwand, aber ich fand es dann wirklich interessant, wie man, wenn man von diesen, ja, so von wenn man von diesen, sagen wir mal, industriellen Pigmenten, mhm, wie sie Katharina Grosse verwendet, also die dezidiert industriell sind, die, genau, und künstlich sind, dann Lucy Dodd anschaut, eben die mit ihrem Großformat sich da nicht verstecken muss, im Gegenteil. Aber es hat was ganz andere Ästhetik, also ganz was Erdiges, teilweise ein bisschen transparenter auch, also einfach nicht deckend, mhm, aber auch dann noch nicht. Dann auch nicht wie Aquarell, sondern eine ganz andere Wahrnehmung. Also, genau, also das hat mich wirklich, also diese Wirkung, die sich da entfaltet durch diese Materialien, die hat mich also wirklich beeindruckt, genau, muss ich sagen. Ich fand, genau, also vor dem Hintergrund fand ich es auch schön, dass wir die beiden, also gerade die beiden großformatigen Werke von Katharina Grosse und Lucy Dodd, dass man, mhm, die so gegeneinander, ja, in dem großen Raum gehängt hat. Also, die haben schon viele Sachen, die sie trennen, nämlich quasi, wie du sagst, die industriellen Farben versus die so tatsächlich handgemachten Farben. Aber jetzt, was zum Beispiel den Deckungsgrad angeht, wenn man sich das Großformat, die Nummer 66 von Katharina Grosse anschaut, da hat sie in der Grundierung hat sie so fein gearbeitet, dass ich mir nicht sicher war, ist das sozusagen, ist es wirklich draufgrundiert, ist es ja irgendwie draufgedruckt, weil du die Struktur der Leinwand noch so klar sehen konntest, dass irgendwie völlig unklar war, wie dünn sie das da drauf gesprüht oder gemalt oder was auch immer haben muss. Also da gibt es schon auch verbindende Elemente bei beiden. Nichtsdestotrotz, klar, die haben einen völlig unterschiedlichen Ansatz, ja. Und gerade, also ich meine, wie Anke jetzt sagt, jetzt mein gerade Guernica-Erde ist ja dann schon auch, also nicht nur, also mindestens kunsthistorisches Zitat, wenn nicht auch dann politisches Zitat. Ich weiß jetzt nicht, ob Guernica-Erde irgendwas Besonderes ist oder wirklich Erde aus Guernica. Ja, also hier steht ja auch irgendwo Rio Tinto Wasser, also ich glaube fast, dass sie bewusst ein Säckchen Erde aus Guernica mitgenommen hat und das verarbeitet hat. Also das fand ich dann auch schon wieder alleine spannendere Ebene, aber wie gesagt, ich dachte tatsächlich ursprünglich an was völlig anderes, an tatsächlich ein malerisches Werk. Hm. Also als ich nur das gelesen habe und dachte mir so, ob sie das gemacht hat, nur weil sie einmal die Materialliste auf so Museumsding sehen wollte. Das ist auch kein schlechtes Lebensziel. Ja, so 20 Materialien. Also es sticht sofort in dem Übersichtsflyer sticht sofort raus. Ist auf jeden Fall was anderes, ja. Ja. Sollen wir vielleicht, der Wein wird ja warm, sollen wir mal Nummer 2 starten? Yay! So. Okay. Also das ist der etwas hellere, genau. Oh, der riecht sehr fruchtig, aber ich kann gerade nicht sagen, was für eine. Mhm. Zitrone ist es nicht, oder? Ich kann es auch nicht sagen, aber Frucht kommt klar raus. Damit, was ist denn das? Ist das irgendwie, nee, ist irgendwas. Litschi? Nein. Passionsfrucht. Mhm. Maracuja? Ja, die Ecke könnte sein. Ne, rein damit. Also Mund irgendwie ganz schön flach, oder? Irgendwie. Ein bisschen, bleibt auch so eine kleine Schärfe. Ja, aber... Kaum Mineral. Ja, wohl doch, jetzt wird es so ein bisschen steinig hinten. Also angenehm. Ja. Also ich glaube, der wäre gern mineralischer, als er es dann tatsächlich ins Glas bringt. Ist aber irgendwie im Geschmack klarer, also irgendwie mehr geradeaus als der erste. Mal sehen, was der erste jetzt... Ich habe zwischendurch beim ersten genippt und dachte, oh, der wird immer saurer. Ja, der erste hat so eine... Obwohl, der jetzt riecht er schon nach Zucker. Der erste hat so eine Schärfe, die beim zweiten komplett fehlt. Dafür hätte ich beim zweiten lieber gern ein bisschen mehr Charakter irgendwie. Mhm. Also... Also der erste bleibt einfach so scharf im Abgang, aber der ist jetzt super süß und smooth und macht mir gerade total die Nebenhöhlen frei. Ich weiß nicht. Nochmal Nummer 1 bei mir. Also ich finde den wirklich spannend, aber ich weiß noch nicht. Mal gucken. Der ist jetzt super süß im Vergleich. Ja. Genau. Boah. Boah. Gut süß. Ja. Lecker süß. Ja. Okay. Sollen wir gleich die 3 hinterher schieben? Ja, ihr so ganz kalt werden. Ja, ihr warm werden, genau. Es wird doch kalt. Es wird doch. Oh, so, der riecht jetzt nach Riesling. Ja, das ist. Oh. Mhm. Der macht aber einen schönen Punkt. Mhm. Ah. Puh. Uff. Wow. Mhm. Der ist aber doch erstaunlich weich und wahnsinnig schnell wieder weg. Also der erste ist zwar so ein bisschen Diva-mäßig, so, ja, ich weiß nicht, was ich will, nee, ich komm noch mal rein, aber der dritte ist halt so, riecht nach Riesling und ist dann, du schluckst ihn runter und er ist weg. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie eine alte Rebe oder großes Gewächs oder so irgendwas in die Richtung ist, weil das schmeckt richtig nach alt. Also riecht zumindest so, echt, ich finde, der schmeckt ein bisschen flach. Hm. Echt? Also jetzt bleibt er, also nicht flach. Nicht so mich. Du, deine Geist hat flach. Are you kidding me, woman? Ja. Gut, vielleicht war ich ja von der Nase irgendwie zu beeindruckt, aber... Ja, aber die Nase ist echt richtig geil. Mhm. Aber so, weiß ich nicht, ja... Hm. Also ist lecker, trinke ich auch aus, aber... Ist halt auch sehr straight. Boah, da bin ich jetzt auf die Auflösung nachher gespannt. Also, also ich glaube, dass das... Was bei mir nämlich im Mund bleibt, ist... was leicht Mineralisches. Also der hat definitiv was Mineralisches, ja, der hat definitiv was Mineralisches und das, der schämt sich dafür nicht. Also das ist sicherlich gewollt. Also die anderen... Also wahrscheinlich so, wenn ich jetzt so typical Riesling-Skala irgendwie 3, 2, 1 quasi. Was? Ja gut, denn der erste weiß wirklich nicht so richtig, was er will. Aber ich finde ihn spannend. Wobei er ist jetzt einfach so fies süß. Also genau das, was ich mag. Na gut. Vielleicht sollte man einfach nur über Wein reden. Aber vielleicht nochmal ganz zum Anfang. Ich finde es ja immer auch ein totales Erlebnis, in die Sammlung Götz zu kommen. Absolut. Also es hat schon, der Eintritt ist ja kostenlos, was unfassbar eigentlich ist, sensationell. Ja. Aber man muss sich anmelden, was ich aber eigentlich ganz schön finde, weil es hat schon so irgendwie... es hat irgendwie was. Und es ist halt nie so brachial voll, weil richtig. Sie ihnen sagen können, nee, es haben sich jetzt schon 15 Leute angemeldet, reicht. Genau. Und also, was ich heute ganz angenehm, was mir zum ersten Mal so bewusst aufgefallen ist, dass natürlich auch die Mitarbeiter, ich glaube, die gucken in die Räume per Kameras, aber es gibt keine Aufsicht in dem Sinne. Die sitzen alle im Erdgeschoss, im Eingangsbereich, die gucken sich das so ein bisschen an, glaube ich. Mhm. Aber im Grunde genommen hat man seine Ruhe. Man hat nicht nie das Gefühl, jetzt kommt irgendwie jetzt jemand um die Ecke oder guckt einen irgendwie an, wie man guckt. So, das ist mir heute zum ersten Mal bewusst geworden, wie angenehm das ist, dass es einfach so ruhig ist. Das stimmt. Im Gegensatz zum Brandhorst, wo man ja meistens alleine drin ist, weil da nie jemand reingeht und man immer alleine mit irgendeinem Aufseher oder einer Aufseherin ist, die einem immer zuguckt, wie man selber guckt. Und also gerade zum Beispiel in so einem Raum. Ja. Aber das finde ich wirklich, also im Brandhaus ist mir so aufgefallen, dass die Wächter oder die Aufseher sozusagen einen super gerne beobachten. Ja. Klar, sonst hast du ja auch nichts zu tun. Ja. Ich finde es dann auch eben sehr angenehm, weil so gerade also in den Räumen, wo man sich dann die Medien anguckt, ich weiß nicht, ob wir jetzt springen wollen, gibt es jetzt irgendeinen bestimmten Raum, wo ihr hin wollt. Also, weil ich dachte jetzt gerade an den Raum, in den Blutraum von Pippi Lottiriss. Was wir sagen, also die Sammlung Götz hat eben das Obergeschoss, Untergeschoss und noch quasi so ein zweites Kellergeschoss, sogenannte Base 103. Und das hat so rechts so einen Medienraum. Und da waren wir das erste Mal, also unsere langjährigen Fans werden sich erinnern, bei Hans op de Weg, da war ja dann auch ein ziemlich geiles Video drin, was man sich dann in Ruhe eben angucken konnte. Und das darauf wollte ich ihm hinaus in Ruhe. Also da stand eben keine Aufsicht, du hast nicht das Gefühl. Und hier bei Pipi Lotti Rist war so der Blutraum, war eine Installation. Also der ganze, der Boden war so ein roter, plüschiger Teppich. Mhm. Die Wände waren rot gestrichen. Mhm. Und das Video war an die Decke projiziert mittels einem Projektor mit einem Spiegel. Und das Spannende daran war, es waren einfach zwei Liegen aufgestellt. Und du hast dich einfach auf diese Liegen gelegt und das Video, also quasi so immersiv in diesem roten Raum, das Video oben. Und das Video ist halt die Künstlerin, nehme ich an. Nackt und sie spielt immer mit Blut, was über ihren Körper geht, im Hintergrund dreht sich eine Erdhalbkugel, aber einfach dieses Hinlegen und sich der Kunst hingeben, das, also einfach das Setup war geil. Ich habe es lustig aber anders empfunden, nicht als hingeben, sondern ich habe das Gefühl gehabt, ich kann diesem Film halt nicht ausweichen. Also wenn du vor einem Gemälde stehst, kannst du ja, wenn es dich nervt oder dich schockiert oder irgendwie abstößt, kannst du halt einen Schritt zurückgehen, kannst dich umdrehen und auf diesen Liegen liegst du halt und guckst, klar, du kannst auch zur Seite gucken, aber im Prinzip liegst du dann und guckst halt nach oben, weil das deine normale Blickrichtung ist, wenn du da unten halt liegst. Und ich habe eben Blutraum, klar, du siehst, dass das Blut an ihrem Körper rumläuft und man sieht eben auch, dass ihre Schammale im Bild ist. Ich habe das Ganze auf die Menstruation bezogen. Das ist euch jetzt wahrscheinlich nicht ganz so, vielleicht nicht der erste Gedanke, aber mir ging es halt, ich hatte wirklich so dieses, genau wie ich meiner Scheißperiode nicht ausweichen kann, kann ich halt jetzt auch diesem Video nicht ausweichen. Da muss ich jetzt halt irgendwie durch. Ja. Deswegen fand ich, ja, das ist mir schon klar, dass ihr die Assoziation nicht habt. Ja, das Blut fängt ja auch an anderer Stelle auch an. Also, ja, klar. Aber, ja, okay. Klar habe ich das mit Menstruation in Verbindung gebracht. Wahrscheinlich schon, ja. Nee, aber klar, das Setting war super. Da hingen dann auch kleine Hinweisschilder, dass eventuell die Videos Schamgefühle verletzen und dass man da bei Kindern vorsichtig sein soll und so weiter. Das ist sehr nett gewesen. Ja. Whatever. Also ich fand den Raum auch total spannend. Also gerade dieses mit den Liegen. Es war wirklich ein schönes Setting. Ja, Video war jetzt so, ja. Ja, gut. Kann man machen. Pipi Lotti Rist halt. Ja, genau, kann man machen. Ich mochte feministische Filme, sind immer gut. Ansonsten hatten wir unten noch, das fand ich jetzt spannend, Yayoi Kusama. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Die ich jetzt, Felix rollt schon fast mit den Augen, weil ich mich da seit heute Nachmittag darüber aufrege. Yayoi Kusama ist die Tante auf Instagram mit den Kürbissen. Also so kenne ich sie halt einfach. Es gab diesen Infinity Room, ich glaube in Los Angeles, wo sie halt diesen gepunkteten Kürbis gemacht hat vor so lauter Spiegelwänden und ich glaube die LA Times hat mal drüber geschrieben, dass eben keiner mehr sich die ganze Ausstellung von ihr anguckt, sondern alle nur in diesen Infinity-Raum gehen, um sich selber mit diesem verdammten gepunkteten Kürbis zu fotografieren und zu Instagram. Also auf einmal war sie so eine riesige Instagram-Berühmtheit, weil eben so viele Leute aus dieser Ausstellung fotografiert haben. Und ich fand es einfach schön, mal andere Arbeiten von ihr zu sehen, obwohl ich natürlich, ich habe ihren Namen gelesen und sagte, oh, die Kürbisfrau. Und es waren so viele Arbeiten von ihr, ich glaube, es sind irgendwie fast 30 Dinger von ihr gewesen, also Skulptur, Gemälde, Film, eine Dia-Installation. Und ich fand alles großartig. Also ich wollte Performances. Genau. Ja. Also das, was ich, deswegen, da kam ich halt gerade drauf, das, was ich halt schön fand, war eben die, wo sind die Slides, wie hieß sie doch gleich? Da ist sie, nee, da ist sie nicht. The Walking Piece. The Walking Piece, genau. Das waren 25 Dias von 1966, korrigiert mich bitte, ich finde es gerade Ja, 70. 70. Ja. Welche Nummer ist denn das? Nummer 70. Ach, Nummer 70, ah, 66, genau. Ja, 25 Dias, ja, Nummer 70, genau. Sorry. Genau, jetzt habe ich so, okay. Da kann man sich leider nicht hinsetzen, aber das war okay. Das fand ich einfach sehr spannend, weil sie sich da halt selber inszeniert als eindeutig japanisch gekleidete Frau. Sie ist Japanerin, sie ist dann in den 50ern, glaube ich, nach New York gegangen und 73 wieder zurück nach Japan gezogen. Und sie inszeniert sich halt eben mit so einem klassischen Kimono, mit diesem geblümten Schirm und sie steht einfach vor irgendwelchen klassischen amerikanischen Muscle Cars oder vor irgendeinem Laden, wo im Hintergrund Werbung ist, Skyline von New York, also einfach völlig simple Bilder, da war jetzt keins bei, wo ich dachte, wow, was für eine Szenerie oder was für eine Perspektive, aber ich fand in diesen lausigen 25 trashigen Dias waren so viele Themen drin. Also die Idee, sich als offensichtlich als Ausländerin zu kennzeichnen, um in einer Gesellschaft aufzutreten, die vielleicht jetzt gerade mit Asien Probleme hat. Stichwort Vietnamkrieg, auch wenn da Japan nichts mit zu tun hat. Oder hat Japan damit was zu tun? Ich glaube nicht. Generell als Frau öffentlichen Raum in Besitz zu nehmen, war ja auch noch nicht so ganz so en vogue. Also Frauenbewegungsdemos gingen ein bisschen später los, auch wenn natürlich im Civil Rights Movement waren natürlich Frauen engagiert. sowas. Also das ist jetzt sicherlich, oder ich ahne, dass ich da retrospektiv drauf gucke, aber ich fand die schon ziemlich toll. Und nebenbei war einfach in diesem einen Laden, wo sie vor so einem, vor einem Schaufenster steht, wo lauter Werbung drin ist, da war eine Werbung für Brillo, was ich ganz schön finde, weil ich natürlich sofort an Andy Warhol und seine Brillo-Packung denke. Mir gerade so aufgefallen. Wobei ja. Ich gerade überlegen muss, also hat wann Warhol seine Brillo-Packungen gemacht hat. Ich glaube 65, ich glaube ja. Ob das schon war oder nicht. Wie gesagt, ich glaube nicht mal, dass es Absicht war. Ich glaube, es ist wirklich Zufall, aber jetzt eben, wie gesagt, retrospektiv hast du natürlich so dieses natürlich Pop-Art für Elefants. Also das fand ich bei ihr halt spannend. Und wie gesagt, ich fand wirklich jedes Werk von ihr toll, was da unten hing. Da standen natürlich auch die zwei Kürbisse in der Box, die gepunkteten, die Pumpkin-Boxes. Aber alles andere, was von ihr noch stand, fand ich eigentlich noch großartiger. Also allein dafür, um das Fazit jetzt mal kurz vorzusehen, lohnt sich so dermaßen nicht, diese Ausstellung anzugucken. Ja. Brillo-Boxen übrigens, Internet sagt 1964. Ah, okay, also das könnte vielleicht sogar bewusst, das kann, vielleicht ist sogar bewusst, dass sie da hat. Ich meine, sie ist in New York, sie ist sicherlich mit der Factory in Kontakt gekommen, also das lässt sich nicht ausschließen. Dann, also grundsätzlich, da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, so, ey, scheiß auf diese Instagram-Scheiße, weil diese Frau hat ein Oeuvre von den frühen 50er Jahren, also bis heute, was Themen hat, die sich durchziehen. Also von Mikroskop, also von ihrem Frühwerk, was auch teilweise hängt, eben mikroskopische Bilder, also von, sieht aus wie so biologische Zellen. Also Zellhaufen, ja. Ja. Dann teilweise, also Tieraugen, dann später aus den 80ern hat sie dann, wo sie bewusst eben solche Musterungen auf Tiere in so einem bestimmten Rahmen setzt, auch wieder so ein, in so eine Zellenästhetik, aber dann tatsächlich Tierbilder drin hat. Ich erinnerte mich auch an, sie war in im Haus der Kunst, in der Postau-Ausstellung, vertreten mit Menschenbildern, wo die Menschen auch immer so eine als Kontur auch immer so eine gestrichelte Linien haben, wie so eine Naht, also irgendwas auseinanderbricht, also alternativ Stacheldraht. Also ich fand das immer total spannend und deswegen fand ich das, als Anke gesagt hat, das ist die mit diesen komischen Instagram-Dingen, da fand ich halt enorm, also ärgerlich, ja. Dass so eine, also wirklich so eine Künstlerin, die ein wirklich massives Oeuvre hat, dann auf sowas reduziert wird. Wo ich mich jetzt auch selber von meiner eigenen Geschichte auch an dieser Stelle entschuldigen muss, wo es mir nicht ging, ist mit Yoko Ono. Mhm. Ich meine, jahrelang habe ich also als junger Mensch die Beatles gemocht und das Narrativ geglaubt, so Yoko is the one who broke up the Beatles, she's evil. Und im Nachhinein muss man sagen, dass Yoko Ono wahrscheinlich viel größer ist als John Lennon, wenn man ihr Oeuvre betrachtet, als Musikerin, als Künstlerin. Ja, aber natürlich. Also gut, dann sind wir hin. Genau, dass das Unsinn ist. Ja, dass das Unsinn ist. Also ich glaube nämlich, ich glaube tatsächlich, dass sie zumindest in den Zeit, die sie miteinander hatten, dass sie John Lennon mehr beigebracht hat als ihr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das. Ohne es näher zu wissen, würde ich das auch so sehen. Ja, aber das, also eben an dieser Stelle, also weil Anke und ich das eben nach der Ausstellung kurz angerissen hatten im Gespräch, eben, wo sie das über Yayoi Kusama sagte, dachte ich mir so, ja, dann dachte ich sofort an Yoko Ono. Und wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich mich auch bei Yoko Ono entschuldigen und mich vor ihrem Lebenswerk verneigen. Apropos Lebenswerk, das, was ich an Kusama halt auch noch so toll fand, ich werde jetzt total zum Fangirl nach einer Ausstellung, ich finde, das sah alles unglaublich modern aus. Das war teilweise 40 Jahre alt, 50 Jahre alt und es sah aus, als hätte es gestern gemacht sein können. Vielleicht bis auf die Installationen, beziehungsweise die Skulpturen, die natürlich einfach wegen des Materials ein bisschen gammeliger aussahen. Aber die Bildsprache, die Farbigkeit, die Motiving, das war alles, das sah so großartig das, und das zeitaktuell aus. Das hat mich auch fasziniert, dass das auch zeitlos im besten Sinn war, ja, weil das waren ja wirklich zum Teil, wann war das erste? Irgendwie 50er, 40er vielleicht sogar? Ich glaube 50er. 50er? Ja, 53. Aber 52, ja. Genau. Aber könnte das nicht sein, weil gerade diese frühen Bilder aussehen wie Mikroskopiebilder, also wie so heute auch noch hochauflösend, also jetzt natürlich anders von anderen, also weil ich dachte aus, also jetzt vielleicht mal im wissenschaftlichen Hintergrund hier, ich dachte immer an Mikroskopiebilder, als ich das gesehen habe, dass sie sich daran orientiert und wissen, also diese Ästhetik dieser wissenschaftlichen Bilder ist ja auch was Zeitloses. Ich meine, natürlich sieht man es jetzt vielleicht viel hochauflösender als in den 50ern, aber wie die verarbeitet werden und wie die dargestellt werden, ist, glaube ich, schon hat sich da nicht so groß verändert. Aber auch die anderen Bilder, also die aus den 80ern, wo sie halt, ich glaube, da hat sie Tiere gemalt. Und gerade wenn ich an 80er denke, also ich finde, sie sehen halt nicht aus, wie ich mir 80er vorstelle. Wir hatten im oberen Stockwerk eine Künstlerin, im zweiten Raum, jetzt muss ich selber ihren Namen suchen. Hilf mir mal, 30 bis 32, wo ist die Dame? Ja, ich weiß ja nicht, auf wen du hinaus willst. Nee, gar nicht wahr, es war im letzten Raum. Barbara Kasten war das, genau. Construct. Das waren halt auch Bilder aus den 80ern, also Gemälde aus den 80ern, wo sie quasi grafische Strukturen in der Umgebung, wie zum Beispiel ein Gitter oder einen Treppenaufgang oder einen Kran genommen hat und den dann quasi malerisch ergänzt hat zu grafischen Strukturen. Und das fand ich, sah so dermaßen nach 80er Jahren aus. Ich musste die ganze Zeit an Duran Duran Plattencover denken und Assorted Images Grafiken. Also das fand ich extrem, halt sehr eine Zeitkapsel, während eben Kusama überhaupt nicht so ausgesehen hat. Also die Bilder waren jetzt auch nicht mein Liebling im obersten Stockwerk. Ich mache einfach mal weiter. Mein Liebling im obersten Stockwerk war Geta Bratescu. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Eine rumänische Künstlerin. Das Bild fand ich großartig. Also was heißt Bild? Das ist eine Collage. Da kam ich in den Raum rein und hatte so dieses, oh, das hätte ich so gern. Das waren... Nummer? Nummer 33. Das war eine Collage, das waren 7 Teile, quasi wie so 7 DIN A1 Blöcke nebeneinander und es war alles mit Papier beklebt. In dem Ausstellungskatalog unten im letzten Raum hatte ich dann auch gesehen, dass Papier und Performance anscheinend so ihre liebsten Materialien sind, was ich einen lustigen Kontrast finde. Also das sah aus, diese DIN A1 Blöcke, nenne ich sie jetzt mal, waren mit Zeichen beschriftet, die ich nicht lesen konnte. Also es sah aus eben wie eine Handschrift in einer Schrift, die ich nicht kannte. Die erinnerte mich aber auch an keine Schrift. Es war jetzt nicht Pseudo-Japanisch oder Pseudo-Chinesisch oder Hebräisch oder irgendwas, sondern es war einfach eine nicht vorhandene Schrift. Sah aber so aus, als müsste ich sie lesen können, wenn ich mich ein bisschen anstrenge. Alles in Tinte. Dann gab es lauter dünne Papiere, so luftpostmäßig in Rot, Rosé, hellem Blau, also auch so zarte Töne, die so übereinander geschichtet waren, wie früher diese Stempelkarten, die in so Schichten hingen, die man dann rausgenommen hat, in die Stempelmaschine gesteckt hat und wieder zurückgesteckt hat. Dann gab es so, Papiere. Was haben wir noch bei der Arbeit? Werk. Dann gab es irgendwie so quasi wie so Aktenmappen, die man aufschlägt. Da ist dann so ein Streifen in der Mitte, wo man Papiere reinklemmt, solche Sachen. Also es waren einfach, es waren Diagramme, die keinen Sinn ergeben haben, aber eindeutig wie Diagramme aussahen. Es gab Grafiken, die mir nichts erklärt haben. Es gab Bilder, bei denen ich nicht wusste, was sie mir sagen sollten. Und ich habe eben erst danach, nachdem ich 10 Minuten auf dieses Werk gestarrt habe, es einfach schön fand, weil es ästhetisch so großartig war, habe ich halt endlich mal auf den Titel geguckt und es heißt halt Memory State of Mind. Also eben einfach quasi wie ein Schlaferlebnis oder du wachst halt auf und kannst dich nicht mehr an den Traum erinnern. Du hast halt noch ein paar Bilder im Kopf, aber du weißt nicht mehr, was es war. Also so sah dieses Bild aus. Und ich fand es halt einfach von der Ästhetik, von der Haptik, von der gesamten Optik, von der Farbigkeit, ich fand es wunderschön. An der Stelle muss man sagen, also Geta Bratescu hatte auch letztes Jahr auf 2 der großen Ausstellungen weltweit war sie präsent. Also ich hatte mich sofort erinnert, sie hat nämlich letztes Jahr den rumänischen Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielt und da gab es eine Art eigentlich Retrospektive von ihrer Karriere. Eben, sie ist auch schon etwas älter. Ja. Also ich glaube, sie hat spätestens in den 60ern, glaube ich, angefangen. Ich habe unten auch mal... Ja, ich meine, dass sie 92 ist. Ja, so relativ... Und die Collage ist von 2015, also ja, sehr ja, und da hatte ich mir, also ich hatte mir dann schon, also auch eben, das war einer von den Pavillons an der Biennale, der mir auch in Erinnerung geblieben ist, eben von ihrer teilweise Zeichnungen, Collagen, eben aber auch teilweise einfach Fotografien, so also performative Sachen. Und sie war auch auf der Documenta, hatte sie einen Raum mit mehreren Werken. Da war sie auch präsent. Also das ist eine Künstlerin, die in letzter Zeit durchaus, ich weiß nicht, wie die Rezeption vorher war oder so, aber definitiv in den letzten 2 Jahren mir jetzt schon zum dritten Mal und das auch völlig zurecht unterkommt, weil ich sie auch stark finde. Ja. Und war für mich letztes Jahr auf der Biennale, ist sie mir zum ersten Mal aufgefallen und auch mir nicht, also mir dann auch nicht wieder wirklich aus dem Kopf gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hattest du denn irgendein Lieblingsbild oder irgendein Lieblingswerk? Also ich muss sagen, dann so wie du wie du die Kunst genannt hast, dann glaube ich, würde ich wahrscheinlich gerne in den politischen Raum zurückgehen. Mhm. Also ja, der war toll. Der war komplett toll. Was ich jetzt da, also Ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden. Ich kann sowohl Alan Gallagher als auch Sister Mary Creator kennt. Nie gehört. Also ich würde mir da auch schwer tun, mich festzulegen. Ja. Also Alan Gallagher war sicher ganz weit vorn. Ja, das war toll. Sister Mary Corita Kent war auch ganz, ganz stark. Vor allem, das war so... Das war ein Siebdruck, das war Pop-Art. Es war Pop-Art, ohne Pop-Art zu sein eigentlich. Es war Pop-Art, also fast Hippie-Ästhetik. Genau, das habe ich mir auch notiert. Genau, ich habe ohne Pop. Ja. Hier, pass auf, wo habe ich es? Ja. Ich habe es, guck. Pop-Art, ohne Pop-Art zu sein. Warte, ja. Ich suche es dir mal eben. Ja. Nein, also ich fand das total spannend, weil sie auch, also die... Also, hier, Pop-Art ohne Pop. Ja. Also diese Ästhetik, weil sie diese Ästhetik genommen hat, also auch einfach den Siebdruck als Technik verwendet hat, um diese posterartigen Arbeiten zu machen. Aber eben auch, also das ist jetzt kein Witz oder das ist kein Künstlername, das ist wirklich eine Ordensschwester gewesen, die an einem katholischen College in Los Angeles, glaube ich, Kunst unterrichtet hat oder das Art Department geleitet hat, und aus, das ist ihr eigenes künstlerisches Schaffen. Und das Interessante fand, wie sie in diese Messages von Love Your Brother, also diese Hippie, das war so umfassend, was oder er das immer ist dann nächstes jetzt nicht unbedingt hippie-mäßig. Ja, aber nein, aber was ja dann dieses hippie-esoterische Abtritt, wo sie mit wirklich auch mit Bibel, wo sie auch Bibelzitate und Literaturzitate ineinander. Also einen habe ich mir gemerkt, da zitiert sie, The glory of God is man fully alive. Man fully alive is the glory of God. Und dann auf der anderen Seite steht, don't you want somebody to love? Und zitiert, hat dann drunter geschrieben, Jefferson Airplane. Aber ich fand das total stark. Oder auch das, was sie Love Your Brother nennt, da steht drauf, the king is dead, love your brother. Und es sind halt Fotos von Martin Luther King hinterlegt. Und, genau, also es war einfach echt, es war total komplett. Also das ist wirklich so, die popartigen Farben, aber auch gleichzeitig irgendwie die typografischen Elemente, die er da drin hatte. Aber die politischen Botschaften, was weiß ich, Martin Luther King hat schon gesagt, aber auch Vietnam als Thema, der Vietnamkrieg. Und gleichzeitig auch so eine Ästhetik, das hätte auch jederzeit, hätte das auch ein Blue Note Cover sein können, was sie da abgeliefert hat, also so eine ein Cover von einer Jazzplatte aus der Zeit oder von heute, ja. Aber auch das, wie ein Name nie gehört. Naja. Und andererseits, wie gesagt, auch die christlichen Bezüge stellen natürlich auch, also verbinden das ja dann auch mit der Kunstgeschichte, also mit der christlichen Kunst. Also wenn es jetzt nicht notwendig, weil sie Ästhetik ist, aber ich glaube, sie ist sich schon bewusst, dass wenn sie da das mit reinnimmt. Also ich fand, das waren halt derart viele Ebenen. Und es war jetzt nicht so, bei ihr, ich hatte nie das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie einfach so, was ich auf der einen geschrieben, dass sie auf einem zitiert sie Philip Roth und dann Simon & Garfunkel. Aber es war nicht so einfach, ich tue die mal zusammen, sondern das war ein ganz bewusster Bezug bei ihr. Also das finde ich hat man jetzt schon angemerkt. Ich finde das eigentlich ganz rührend. Also ich muss gestehen, ich war so von den Farben geflasht, dass ich mir den Texte kaum durchgelesen habe und das mir. Aber jetzt gerade Rückgriffe auf christliche Kunst ist natürlich für die 60er Jahre, what the fuck, da macht man das nicht mehr. Also eigentlich ist das total rührender Rückgriff, schon fast niedlich. Aber dann eben übersetzt in die Sprache, die eben damals aktuell war. Eben, und deswegen hast du eben sowas, the glory of God is man fully alive und Jefferson Airplane Lyrics auf einem Zitat und es funktioniert. Entschuldigung, auf einem Poster, auf einem Siebdruck und das funktioniert. Ja, der ganze Raum ist toll. Also Jenny Holzer ist da noch da, die müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr erklären. Ja, vielleicht sollten wir auf Alan Gallagher noch genauer eingehen, wenn da jemand möchte. Die Arbeit ist ziemlich massiv. Massiv ist gut und sehr beeindruckend. Also Alan Gallagher hat, wie viel haben wir hier? 60 Teile. Und angeblich ist es nur ein Detail, wobei ich jetzt nicht weiß, wie groß es insgesamt ist. Also es waren lauter quasi DIN A4 Seiten gerahmt, die sich mit Werbung, die sich an Schwarze wendet, aus den 30ern bis 60ern, glaube ich. Also Haarglättung oder eben Perücken, Pomade für die Herren, dann gab es Hautaufhellungsmittel, solche Sachen. Und sie hat eben diese Anzeigen verfremdet, indem sie zum Beispiel den Leuten die Augen geschlossen hat oder sie die Augen verfremdet hat. Sie hat die aus den abgebildeten Perücken, da hat sie so eine Plastiküberzug draus gemacht. Also mich hat das in der Masse, ehrlich gesagt, relativ beeindruckt. Es war noch irgendwie, also ich glaube, es wäre ohne Bearbeitung wäre das schon verstörende Werbung gewesen. Genau, Und sie hat den Effekt durch ihre Bearbeitung noch verstärkt. Ja. weil sie die Augen, glaube ich, grundsätzlich rausgeschnitten hat, genau. und halt bearbeitet. Also ja, teilweise eben also rokokoartige Perücken aufgesetzt. Mhm. Also einfach einen Bezug eben auf eine dezidiert weiße Ästhetik, genau. oder koloniale Ästhetik, vielleicht genau, sogar genau. kolonial-herrische Ästhetik bezogen. Und das wirkte eben also wie Knetmasse, es war teilweise so gelbes Material oder irgendwie so. Es wirkte einerseits spielerisch, aber andererseits so also hervorhebend, also nicht nur eben in der Materialität, also in der Haptik, sondern auch der Farbigkeit, dass es eben schon eben diesen verstörenden Effekt hat, dass es eben nicht, weiß ich, vielleicht ist es dann ein Zitat zu sagen, weiß spielen bringt uns nicht weiter. Ja? Also genau, für mich waren das im Prinzip so zwei Themenkomplexe. Einmal so Werbung, die sich konkret an eigentlich Frauen gerichtet haben und wie sie bitte schön sein sollen in irgendeiner Form. Und dann, glaube ich, generell an Farbige nach dem Motto, sie mögen doch bitte weißer sein in irgendeiner Form. Das waren so die beiden Themen, die ich so wahrgenommen habe. Das war also unheimlich mächtig. Nicht nur vom Format her, sondern auch von den Details, von der Bearbeitung. Genau, ja. Also das war auch so ein Ding, wo ich ewig nach Details geguckt habe. Weil es auch immer wieder anders aussah. Im Prinzip war es immer das Gleiche. Perücken, Plastik drauf, meistens gelb. Aber es war trotzdem jedes Mal spannend hinzugucken. No. Okay. Ja, also... Gibt es jetzt noch andere, wo ihr sagt, die sollte man erwähnt haben. Ich gucke gerade mal. Ich fürchte mal. Ganz viel, ehrlich gesagt. Ja, also... Also ich habe noch ein paar, aber ich weiß nicht. Ja, dann also ich würde wenigstens gerne Andrea Zittel noch erwähnen. Die kannte ich vorher auch nicht. Die war auch im zweiten Raum, also wo es eher so um Wolle, Stoffe... Also damit hat, glaube ich, Rosemarie Trockel... Ich weiß nicht, ob sie damit angefangen hat. Zittel war wirklich sehr schön, ja. Eben, genau. Also der Trockel, glaube ich, hat, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie dann angefangen hat, aber sie hat eben als eine der ersten, sage ich jetzt mal so, eben Wolle oder Handarbeiten als Kunst definiert. Also was ja immer so gerne als Frauenarbeit und Häkelscheiß und Strickgruppen und das ist halt nicht Kunst, ne? Das sind Materialien, die eher so Weiberkram sind. Und sie hat da eben dann halt Bilder draus gemacht. Sie hing auch in dem Raum, aber Andrea Zittel fand ich insofern toll, weil sie... Da standen von ihr auch so drei Kleiderpuppen. Und sie hatte quasi so Farbfeldmalerei übersetzt in Stoff. Und ich musste halt sofort an Yves Saint Laurent denken und an seinen Mondrian-Dress. Also Yves Saint Laurent, ja, ich glaube, das war 66 oder 67, hat er halt so ein beigefarbenes Mini-Kleid geschneidert, das aussieht wie ein Mondrian-Gemälde. Also ich dachte auch sofort an Mondrian. Genau, ja. Eben. Und was Zittel halt gemacht hat, war, dass sie eben nicht so ein schönes, kleines, modernes Mini-Kleidchen für die Frau, die Größe 32 trägt und sich Yves Saint Laurent leisten kann, sondern sie hat da so Schürzen draus gemacht. Ein Kittel von Zittel halt. Ja, genau. Bitte schneiden. Gut, Kittel, ja. Ich habe es halt Schürze genannt, aber ja, klar, es ist eine Kittelschürze, ja. Halt schwäbisch, auf dem Schwäbischen sagt man eine Schürze. Okay. Der schöne feministische Impetus völlig dahin. Also ich hatte bei ihr eben einfach dieses, es verhüllt den Körper einfach so ein bisschen, es ist eben nicht ein schönes Mini-Kleidchen, sondern es ist so, du gehst damit halt raus und trägst es halt und es ist ein Statement. Also so sah es für mich jedenfalls aus. Ein Statement ist auf jeden Fall, ja. Eben, und ich musste so ein bisschen an die Suffragetten denken, an die Suffragettes, die eben auch sich in ihren nicht wilhelminischen Kostümen, viktorianischen großen Kleidern irgendwie in die Schlacht geschmissen haben. Teilweise, glaube ich, aber auch diese Kittelschürzen einfach übergeworfen haben, wenn es darum ging, mal dreckige Arbeit zu machen. Ich mochte die einfach gern. Ich fand halt schön, dass sie da so alle, in Anführungszeichen, Dimensionen so ein bisschen bespielt hat. Einmal so die Bilder an der Wand, wo sie das so grafisch aufgearbeitet hat. Dann sozusagen immer noch quasi ziemlich zweidimensional, aber schon quasi in der dritten Dimension im Raum, dann auf dem Teppich, ja. Wo sie dann da sozusagen das Bett mit dem Nachttischchen da so einfach grafisch nachstellt in Teppichform. Ja, oh, stimmt, richtig. Ich dachte, und dann sozusagen, dann geht sie quasi von der flachen Ebene sozusagen dann in den Raum rein, eben mit den Schürzen oder Kitteln. Ja. Und dann auch noch. Das habe ich jetzt für ewig im Kopf. Und dann auch noch das. Ja, aber ich glaube. Ist die Deutsche eigentlich? Oder ist sie, ich weiß nicht. Nee, ist Engländerin, oder? Ich glaube, Amerikanerin. Ja, Amerikanerin, genau. Aber sie provoziert ja auch das Wortspiel hier mit A bis Z quasi immer. Ja, genau. Ja. Also, ja. Aber Nee, also ich fand es echt stark, dass sie da so alle die Räumlichkeit in den verschiedenen Ausprägungen, genau, an der Wand, auf dem Boden, im Raum, ja, fand ich stark. Also das war die, auf die ich noch hinweisen wollte? Also ich in dem Raum fand ich, also von den Arbeiten von so Rosemarie Trockel, fand ich ehrlich gesagt die Keramikarbeit spannender. Diese Lobby, die schwarz glasierte Keramik, Flächen an der Wand und mit so einer quasi Art Sitz oder Tisch. Ich hatte auch die ganze Zeit, ich dachte, das kann man auch einfach so ausstellen. Ja, da muss man abspannen, da muss man auch daneben stehen. Ja. Da setzen sich die Leute doch hin. Ja. Ich wollte mich auch verstehen. Aber das heißt, das Werk heißt ja auch Lobby, passenderweise. Ja, also ich dachte, das kann man jetzt auch. Ich fand das total stark und ich muss ganz ehrlich sagen, ihre Wollarbeiten fand ich jetzt okay. Welche mir gefallen hat, einfach vom Minimalismus, vom Konzept her, weil dieses nennt sich Black Cap, was einfach nur schwarz war und dann ganz dünne, senkrechte nochmal Wollfäden. Fand ich richtig stark, also dieses Minimalistische. Ja. Also die anderen mit den farbigeren Streifen fand ich so, ja, okay. Ja, aber also das waren die zwei Sachen, die mir von Trockel sehr gut gefallen haben, wo wir gerade noch dabei sind. Also mir eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat, glaube ich, so ziemlich alles gefallen. Ja. Also ich könnte jetzt echt, ich glaube, da war kein Werk dabei, wo ich dachte, ja gut, es waren ein paar dabei, aber ich dachte, ja. Gut, es gab schon so ein paar, aber Jessica Stockholder, das war mir egal. Da habe ich mir so, okay, sie probiert sich viel mit Materialien aus und Farbigkeiten und Installationen, aber da hat mich keines wirklich so richtig mitgenommen. Genau, also da war Stockholder nimmt halt quasi moderne Materialien, ganz billiges Zeug, Plastik, Gießkannen, Regenschirme, Teppiche und lässt sie so von der Wand in den Raum wuchern. Was generell erstmal ganz spannend ist, also ich muss natürlich an Tatlin und das Eckenrelief und sowas denken, aber das sah halt alles irgendwie kacke aus. Ja, es war halt irgendwie so, ja, also die Materialität und so und dass sie da die Teppiche für sich entdeckt hat, okay, ja, aber irgendwie, man hat nicht so, also war mir egal. Es gibt so Werke, da blickt man nicht unmittelbar durch, aber man versteht irgendwie, dass da irgendwie, man hat so eine Ahnung, dass da mehr dahinter ist. Und irgendwann erschließt sich das vielleicht auch. Und bei ihr, hatte ich da irgendwie keinen Bock drauf, mir das da mehr. Ja, positiv gedreht, also sie ist definitiv jemand, der sucht. Ja, also die auf der Suche ist, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie ihre Kunst gefunden hat oder nichts, was ersichtlich ist, was man finden kann. Also es war schon, aber ich fand da war auch dann keine Spannung drin, irgendwann, ist es halt irgendwie da und man nimmt es wahr. Und das war's. Ich hatte bei keinem Objekt den Wunsch, jetzt näher ranzugehen, mal länger drauf zu gucken, es war eher so whatever. Während ich, wie gesagt, bei der Rumänin wollte ich mir jeden Zettel durchlesen, obwohl ich wusste, ich kann ihn nicht lesen. Oder eben selber Raum, Hagway Young. Ja, die Taulen, das fand ich sensationell. Ja, sensationell. Also total wirklich stark. Das war ja auch so ein Haufen Zeug irgendwie. Ja. Aber es war in sich total stimmig. Einen mobilen Kleiderständer, wo unten die Füße noch eingehäkelt oder geschnitten waren. Guerilla-Knitting, eben großartig. Und wo eben so, einfach bedruckte Handtücher, wie man sie an jedem Strand oder Markt in Italien an der Adria irgendwie für, glaube ich, 10 Euro kaufen kann und dann einfach mit Löchern verknüpft und da waren einfach nur Kabel durch und Glühlampen hingen. Aber das hatte in sich aber jetzt, Achtung, das Tüpfelchen auf dem I war wirklich dann auch der Titel. Ja, genau. Ja. Towel Light Sculpture Budget Discipline Towards 900 Euro. Zum Niederknien einfach. Eben, ja, großartig. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie nicht mehr als 900 Euro ausgegeben hat für das Material. Nee, aber das war allein die Idee, Handtücher zu nehmen, wo Euroscheine drauf gedruckt sind, das ist so, Das ist so over the top. Und das einzig Skulpturale war quasi wirklich dieses Lampenkabel, was eben so kunstvoll verschlingelt war. Und sie hat halt Ösen in die Handtücher gemacht. Das war. Genau, die Ösen, Das war garantiert auch noch nachbearbeitet. Ja, aber ansonsten, das hat halt funktioniert, das Arrangement. Und da ging es natürlich auch um. Also generell, glaube ich, ging es durchaus in Part 1 von Generations, kann man sagen, viel um Material. Um verschiedene Materialien und wie man damit umgeht. Und ich fand's halt also spannend, dass das hat halt zusammengehalten, auch wenn man jetzt eben gerade im Kontrast zu Jessica Stockholder, fand ich, hat das Werk einfach also funktioniert in sich und die anderen sind halt irgendwie so da gewesen. Genau, also ich glaube, man kann schon abschließend sagen, es gibt, wir haben sicher auch noch ein paar Sachen noch gar nicht genannt. Garantiert. Also da bin ich mir sicher, aber ja. auch wichtige Sachen. Ich erinnere mich gerade noch im Untergeschoss beziehungsweise in dem Base 103 Raum möchte ich noch erwähnen, die Werke von, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man es richtig ausspricht, Jennifer Guidi. Ja, die war toll. Das war auch sensationell. Das war also Sand, Acryl und Sprühfarbe auf Leinen und dann im Grunde genommen der Sand entsprechend so bearbeitet, dass das eine, ja gut, wie kann man das sagen? Es war eine Mandala. Ja, irgendeine Grafik, die sich sozusagen, die so leicht hypnotisch war, weil man konnte nicht irgendwie drauf gucken, ohne dass es sich nicht so unterbewusst so leicht bewegt hat. Es sah halt so aus, als hätte sie meinen Finger in den Sand einfach so reingedrückt und dann irgendwie dafür gesorgt, dass das auch. Also es ist ein konzentrisches Muster, wo es immer auf ein Zentrum zugeht. Also eigentlich auch super simpel, aber trotzdem eben genau. Funktioniert halt, ja. Funktioniert. Ich habe da ewig vorgestanden, weil es toll war. Aber zum Beispiel, also auch vielleicht ein Vergleich wäre jetzt mal um zum Beispiel Günther Uecker mit seinen Nägelmustern. Ja, genau so. Ja? Ja, auch richtig, eben sowas, Hypnotisches und eben durch die Materialität und die Regelmäßigkeit, das war schon auch stark. Und da unten vielleicht auch nochmal so als kleine Erwähnung fand ich. Also, erwähnen wir doch alle. Nee, ja, jetzt da, weil du gerade sagst, weil man hat ja Carol Runner. Oh ja, die war auch gut. Die zwei, also ein bisschen so Assemblagen eigentlich auf Leinwand. Und da war sowieso Metallspäne oder Federn. Spiralen auf, eigentlich. Spiralen, aber einfach eben so Spiralspäne. Also die richtig, halt, also es war die keine, halt in der Werkstatt keine, beim genau, Fräsen oder so entstehen. Genau, es waren keine maschinell gefertigten also Spiralen, ich sondern dachte, irgendwie. Das wären so Kugelschreiber. Das sind Späne, wie sie beim Metall bearbeiten. Wenn du Alu bohrst oder fräst. Da würde ich gerne noch mal reingehen und gucken. Ja. Da müssen wir nochmal ran. Ja, ja. Dann brechen wir jetzt ab und gehen nochmal rein. Ja, nee, das fand ich auch total. Am Anfang dachte ich so, diese kleinformatigen Werke, weil im Raum ist eben Kusama und diese Guidi. Und dann denkst du, ach ja, ich gucke mir die zwei kleinen noch an, bevor ich weitergehe. Aber dann hängst du, dann bleibst genau, du doch hängen. Dann hängst du auch so, wieder. Damn it, das ist schon gut. Ja. Und das geht, das ist ja dann nicht immer, ist ja nicht mehr bei allen eher abstrakten Werken so, dass man tendenziell da so hängen bleibt. Also fand ich das schon. War jetzt nur, ich habe jetzt aus meinen Notizen noch gesehen, dass ich mir dass ich die noch erwähnen wollte, wenn es ging. Dann leite doch gleich mal zum Fazit über. Ja, oder also mach Flo, mach mal. Also nö, ich überlege gerade, ob ich habe gerade drüber nachgedacht. Machen wir das Fazit immer unmittelbar nach dem Ding oder machen wir Fazit? Ja, wir machen jetzt okay, unser Fazit. Ja, okay, geil. Machen einen Knopf dran. Genau. Ja, also ich fange mal an. Also ich fand es stark, also nicht alles natürlich, wie es bei so einer nochmal umfassenden Sammlung auch ist. Ich fand es gut kuratiert, war gut zusammengestellt. Wie gesagt, generell die Tatsache, dass das einfach kostenlos besichtigbar ist und dass die Ausstellungsräume im Garten von Frau Götz' Privatresidenz stehen, ist halt aber auch nochmal, das ist ja auch so ein Traum dann, so ein Leben zu haben, so ja, und dann baue ich noch irgendwie ein Gartenhäuschen von Herzog und de Meuron für meine Kunstsammlung. Und da mache ich dann mal Ausstellungen, wechsel. Nee, aber also wirklich Positionen aus ihrer Sammlung, die echte Eye-Opener waren. Ja. Deswegen eine absolute Empfehlung von mir. Das ist ein definitiv enorm lohnenswerter Ausstellungsbesuch. Ja, also so irgendwie Götz, wahlweise Iron Man oder Batman der Kunst. Iron Woman, ja. Genau. Wonder Woman. Nee, also ganz stark kuratiert auch. Also klar, es geht um Materialthemen, aber ich fand es auch, also die politischen Werke fand ich total stark. Ich fand die abstrakten Werke total stark. Die Videosachen waren super. Unbedingt anschauen. Wer interessanterweise ein bisschen untergegangen ist, ja eigentlich noch sehr bekannter Name, Jenny Holzer. Stimmt. Ihre Kunstwerke sind ein bisschen untergegangen. Obwohl sie normalerweise auch sehr starke und aussagekräftige Werke hat. Ja, sie hat ja, glaube ich, nur zwei, oder? Zwei. Und das eine, muss ich sagen, boah, da tat ich mir total schwer. Die ganz kleinen Displays, da hatte ich irgendwie Schwierigkeiten, A, zu folgen und B, dabei keinen epileptischen Anfall zu bekommen. Ja, aber ich glaube, das war der Witz an der Sache, dass du schwer folgen konntest. Also ich habe so das Gefühl, dass eben weibliche Stimmen untergehen, weil ihnen einfach nicht zugehört wird, weil hier kannst du ihnen halt nicht zuhören, weil es so schnell durchläuft. Mhm. Also hab's ich für mich gesehen. Egal, von Jenny Holzer abgesehen. Ich hatte so ein bisschen Angst vor dieser Ausstellung, weil ich dachte, ja, es ist halt wieder so Frauenkunst. Eben Männer machen Kunst, Frauen machen Frauenkunst. Das ist wieder so ein Ghetto. Aber ich muss sagen, eben was ihr auch schon gesagt habt, einfach hervorragend kuratiert. Du hattest nie das Gefühl, das ist jetzt halt nur feministische Kunst oder nur, wir definieren uns über unser Frausein, sondern ganz im Gegenteil. Also es war, ja. Das war einfach Kunst. Das ist vielleicht noch ein super wichtiger Punkt, ja, weil sozusagen so Kunst von Frauen, die sich halt sozusagen nur ums Frausein dreht, sorry, das finde ich wichtig. Also ja, natürlich, aber irgendwie ist doch dann sozusagen, reduziert man sich doch dann wieder auf ein Thema halt. Ja. Weiß ich nicht, wenn Basel jetzt seine riesen Dödel malt, mein Gott. Oder gut, aber das müssen wir auch nicht gut finden. Nee, natürlich. Ja. Aber wie dem auch sei, aber so war es halt überhaupt. Das Gefühl hatte ich eben genau. Ich hatte irgendwann einfach vergessen, dass ich hier halt nur Künstlerinnen angucke, weil es einfach fast alles wirklich großartige Kunst war. Und wie gesagt, man wird ein bisschen erschlagen, weil es so viel ist, aber es ist dann gar nicht so viel. Aber da muss man grundsätzlich auch mal, wie gesagt, Ingvild Götz einfach als Sammlerin und als wirklich als sehr intelligente und Sammlerin eben mit auch einer eigenen Haltung dazu wirklich im loben, weil dass sie ja, glaube ich, das schon auch, also sie sammelt ja also geschlechtsunabhängig eben viel Medienkunst, aber ich glaube sie sammelt halt auch schlichtweg, was sie interessant und was sie spannend findet. Und da ergibt sich halt eben dann, wenn sie sagt, ich präsentiere jetzt nur Künstlerinnen aus meiner Sammlung, da präsentiert sich einfach Kunst. Ja. Ein Punkt, der mir vielleicht noch wichtig ist und wo ich mich nachher ärgern würde, will ich es nicht erwähnen. Ich fand noch total, und das ist auch so ein kleiner Bruch, aber total liebevoll und schön gemacht, fand ich auch noch den letzten Raum, nämlich die Leselounge. Weil, wenn man sich, ihr habt es ja erwähnt, wenn man sich das alles anschaut, und es ist wirklich viel. Mhm. Ich habe mich ständig gefragt, um Gottes Willen, wo wird denn das Zeug gelagert? Das muss doch irgendwo, hier hat es doch gar keinen Platz, das alles irgendwie unterzubringen. Das ist ja wahnsinnig. Und es ist nicht das erste Mal, dass wir in der Sammlung Götz waren. Und es ist ja immer, also wenn die Sammlung Götz was ausstellt, dann ist es immer so proppenvoll, dass ich mich auch schon gedacht habe, um Himmels Willen, wo wird das Zeug gelagert? Und eben diese Frage wird sozusagen auch im letzten Raum beantwortet, wo dann ein, wenn ich das richtig verstehe, männlicher Künstler, und das sah erst aus wie Fotos, Bilder sind da zu sehen. Es ist aber quasi so fotorealistisch gemalte Bilder von den Depots der Sammlung Götz und aus den Depots der Sammlung Götz. Was ich eine total irgendwie auch quasi zum Jubiläum eine total schöne Liebeserklärung war eigentlich dann sozusagen, es gibt auch noch so einen Suspect Office quasi die Werke schlummern da irgendwie und hat es auch wirklich total liebevoll dann irgendwie, fand ich, zu Papier gebracht. Und, und eben Tipp, also wenn man eben noch ein bisschen Energie hat, nach dem Ausstellungsbesuch ruhig Zeit in dem Lesesaal verbringen, also wirklich eine gute Handbibliothek zu den ausgestellten Künstlerinnen. Wo ich mir gedacht hatte, boah, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Nerv hätte, dann würde ich mich jetzt nochmal eine Stunde hier reinsetzen und das durchlesen. Aber das war heute nicht gegeben. Aber vielleicht ergibt sich ja auch noch ein zweiter Besuch, wo man dann ein bisschen mehr lesen kann. Ich ahne fast das. Genau, also anyway. Okay, also ich vernehme dreimal einen Daumen hoch. Ja. Okay, tipptopp. Darf ich zwischendurch sagen, dass der dritte Wein sich gerade zum absoluten Superkracher entwickelt? Also ich fand altes Gewächs dürfte es wahrscheinlich sein, weil Hossa schon, oder? Mit, echt, so hat so, also ein, ich, das schön so was Adeliges mit. Also ich hatte zwischendurch mal einen Eindruck, so alle, der alle nur wegen im golden, wegen der goldenen Folie oben dran. Das hat derjenige, der den mitgebracht oder diejenige hat den hinreichend anonymisiert, ja. Es ist aber schon da steht ja nichts drauf. Es ist ja schon very Riesling. Also, ja. Mehr Riesling. Also ich muss sagen, ich habe jetzt wird auch süßer, oder? Ich habe zwischenzeitlich einen Eindruck, der Dreier ist mal, dadurch, dass er wärmer geworden ist, so ein bisschen schärfer geworden, das hat sich aber wieder total gelegt. Ja, genau. Der ist jetzt sehr rund. Ja. Der Einser weiß immer noch nicht, was er will, aber ich finde es ehrlich gesagt super spannend. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Schluck nehme, aber ich denke, ach, schmeckt schon wieder anders. Jetzt hatte ich gerade beim ersten Mal mit der ersten Nase aus dem Glas irgendwie was leicht Erdigeres. Ich behaupte, ich schmecke jetzt Erdbeeren. Ja. Ich muss mir den Einser nochmal nachschicken. Also Erdbeere habe ich noch nicht. Entschuldigung. So, aber... Ja genau, machen wir weiter. Zur zweiten Ausstellung dieser Folge. Wir haben uns noch im Museum Brandhorst Jutta Köter mit Tour de Madame angeschaut. Jutta Köter ist vornehmlich Malerin, hat aber auch Performances, Musik, literarische, theoretische Texte vorzuweisen. Bei Tour de Madame ist einmal so ein Rundumschlag ihres Werkes zu sehen, von 1982 bis quasi heute. Wobei es hauptsächlich ihr malerisches Werk ist, ihre Performance ist so, wird nicht eingeschnitten. Also was ich ganz interessant fand, also was auch rauskam, dass sie wohl zu den Mitbegründerinnen oder Mitaufbauerinnen von Spex, dem berühmten Musikmagazin, gehört. Also dass sie schon sehr breit kulturell und popkulturell aktiv war. Mhm. Die Ausstellung geht chronologisch vor sich, beginnt im Erdgeschoss, endet im Untergeschoss. Es ist ihr Werk ist, also ihr malerisches Werk ist sehr umfangreich. Ich muss irgendwann zugeben, also bevor wir jetzt ein bisschen ins Detail einsteigen, ich hatte irgendwann hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass irgendwie ihre Performance-Arbeiten oder so irgendwie präsenter gewesen wären, weil ich das Gefühl hatte, mir fehlt immer so ein bisschen noch ein zweiter Zugriff, um ihr Werk einordnen zu können in den Kontext. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, so, das hat mir gefehlt. Also ich fand ja, wenn man da so einsteigt, ich fand ihre frühen Werke war so die Band oder die, wie soll man sagen, die Schwankung, also die Schwankung fand ich schon krass. Also da waren Sachen dabei, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Das fand ich irgendwie, also gerade irgendwelche, so wo sie irgendwelche Wortspiele dann verarbeitet, dachte ich mir, um Himmels Willen, was ist denn das? Ja. Also gerade beispielsweise das, ich weiß gar nicht, was da der Titel des Werkes war, aber das A-Fair. Ja, es hieß irgendwie anders, aber ich habe mir auch noch Himmels Willen, aber auch da in den frühen Sachen gab es irgendwie Dinge, wo ich dachte, das ist schon vielversprechend in irgendeiner Form. Aber du fandst das Spätwerk dann spannender. Ja, absolut. Bei mir war es lustigerweise genau umgekehrt. Also ich habe die ersten drei Räume, die glaube ich so bis Ende der 80er gehen, da wurde ich begeisterter und begeisterter und dachte sofort, ich muss mir einen Katalog kaufen, das ist großartig, das möchte ich dauernd angucken und dann wurde es immer schlimmer. Echt? Also irgendwann hat sie mich total verloren gehabt. Ich hatte einfach bei den ersten Räumen das Gefühl, sie weiß, wo sie hin will. Sie hat einen Punkt, den sie machen will, sie benutzt eine bestimmte Farbigkeit, also sie ist halt sehr, ihre Bilder sind sehr rotlastig. Rot-rosa, genau. Rot-rosa, genau. Im Katalog steht, dass sie eben versucht hat, sich diese männliche Farbe, eben Rot, Testosteron etc. zurückzuerobern. Kann ich nicht beurteilen, ob das so ist, aber ich fand die Farbigkeit toll. Ich fand die Themen toll, das war auch eindeutig feministische Kunst. Also ich habe sehr viel Vulvä und Vaginäs gesehen. Das war jetzt gar nicht hier der falsche Plural. Vaginas. Ich habe nur eine, ich weiß nicht, wie da der Plural ist. Anyway. Und danach hatte ich das Gefühl, sie weiß selber nicht mehr so genau, wo sie hin. Also sie probiert sich aus, was natürlich völlig in Ordnung ist. Wie großartig, wenn eine Künstlerin sich ausprobiert und sagt nicht, ich male jetzt 40 Jahre lang rote Dreiecke. Aber zum Schluss wurde es, also im Untergeschoss waren noch ein, zwei Räume, wo ich mir dachte, ja, hier hast du mich wieder, aber dazwischen war mir echt alles irgendwann egal. Und ich war echt froh, als ich durch war. Also das Interessante ist, dass sie relativ kleinformatig anfängt und dann sich, sagen wir mal, aus den 80ern bis in die 90er zu Großformaten entwickelt, die sie aber dann, ich will jetzt nicht sagen überfrachtet, aber in die sie sehr, sehr viel reinpackt. Wo man zuerst mal irgendwie eine große Form oder ein Gesicht sieht und dann vielleicht noch ein paar Worte. Und dann plötzlich merkst du, da sind noch lauter Details dahinter. Und dann, das hat mich so ein bisschen, ich fand es immer ein bisschen schwierig, weil ich dann so leicht, einerseits leicht überwältigt war davon und dann mir überlegt habe, will ich mich jetzt wirklich 5 Minuten vor dieses Werk stellen und die Details entschlüsseln oder nicht? Und ich habe mich öfters also dann dafür entschieden, also nicht so ewig damit beschäftigen. Ja, genau. Bei dem Frühwerk war ich nochmal so, das fand ich jetzt ein bisschen blöd, weil ich mir mit der Nummerierung, war ich mir nicht sicher bei den Texten, ob jetzt irgendwie die Werke von links nach rechts oder von rechts nach links beschrieben wurden. Das war ein bisschen unklar an der Wand. Also das ist ein Minuspunkt übrigens. Das fand ich tatsächlich auch. Das fand ich nervig. Ja. Weil bei der einen dachte ich, ja, es geht ja immer von links nach rechts, und beim anderen stand da plötzlich Boxerfrau oben und es hing ganz rechts. Also, genau. Ja gut, also Boxerfrau erkenne ich jetzt, also muss es von rechts nach links sein. Das muss man. Also, genau, das, bei der Wand habe ich auch gedacht, what, hä? Ja, was jetzt? Das hat mich immer zum gestört, dass es nie so richtig klar ist, oder ab und zu nicht klar ersichtlich war. Ja. Aber wobei manchmal ihre Titel auch wirklich egal sind. Also irgendwie fand ich jedenfalls. Also gerade beim Frühwerk hatte ich halt das Gefühl, ob da jetzt Port d'Orléans steht oder nicht, oder Choose Me, und du siehst halt eine Hand, die zu einem Fuß greift. Ja, das kann ich nicht sagen. War das Choose Me eine Hand, die zu einem Fuß greift? Hatte ich mir so notiert. Ich hatte mir Choose Me, ich dachte von rechts nach links. Das hatte ich mir das notiert, dass also dieser blaue Vorhang, dieses Marienblau, eigentlich eine klassische Renaissance-Farbe, dann irgendwie auch klassischen Kaminrot, da liegen dann drei wieder so blaue Pillen. Und wie so ein Vorhang, der zurückgezogen wird, irgendwie dieses Choose Me. Gut, aber dann hat sich natürlich unser Titelproblem erledigt. Wenn wir eh nicht wissen, welches Bild wie hieß, ist es auch schon. Ja, ja, aber gut, also auf der anderen Seite, wenn es Titel gibt, würde ich dann schon gerne wissen, was. Ja, also wie gesagt, das muss ich, also ganz großer Kritikpunkt ans Brandhorst. Ihr müsst wirklich klar machen, welches Bild welches ist. Ja. Das tut mir leid, das ist nicht gut. Also ich fand das Bild aber jetzt unabhängig vom Titel stark. Also es wirkt wie so drei so Tropfen oder Pillen. Und eben das Gewand ist klassisch, also so eine Renaissance-Blaufarbe, wie gesagt, wie man es von Mariendarstellungen kennt, und dann noch so rot, eben diese also klassische Malereifarben. In welcher Zeit sind wir zum frühen Werk, oder? Ja, im frühen Werk ist im allerersten Raum in den 80ern. Ja, okay. Ja, das ist so ein kleines Bild, und dachte mir sofort, das ist ein bewusstes Farbe für Motiv, also als ob sie einen Vorhang zurückzieht und dann irgendwelche Pillen zum Vorschein kommen. Worauf sind wir? Ist es ein Drogenbezug, ist es ein Medikamentenbezug, weiß ich nicht, aber. Ich habe da gar nicht so inhaltlich drüber nachgedacht. Mir sind diese Pillen, wie du sie nennst, ich habe sie halt immer Kugeln genannt, auch aufgefallen, weil das ist mir in den ersten 3-4 Räumen halt aufgefallen, dass sie sehr oft die gleichen Symbole verwendet. Richtig, das. Sie aber immer wieder neu belegt. Also es gab zum Beispiel so ein Viereck mit abgerundeten Ecken, das kam irgendwann mal als Gott vor und dann einfach mal irgendwann als was ganz anderes. Ich finde meine eigene Schrift jetzt gerade nicht. Diese Kugeln hat sie öfter. Sie hat, was ich halt so Pillendosen genannt habe, es waren quasi wie so Ovale in dreidimensional gemalt. Es gab Vierecke mit einem Punkt mittendrin. Da hat sie teilweise Figuren draus gemacht, teilweise einfach nur so auf die Leinwand gepinselt. Das fand ich einfach spannend. Also dieses mit Versatzstücken arbeiten, das mochte ich an diesen ersten Räumen halt auch so gerne. Das kommt dann irgendwann wieder. Also zum Schluss hat sie dann gerne mal diese Quadratmalerei oder Wollfäden, die aus irgendwelchen Skulpturen hängen. Aber eben dieses Konsequente, ich nehme mir jetzt quasi ein Arsenal an Formen und Farben, mit denen ich arbeite, das bricht dann eben irgendwann auf. Wobei ich da eine Hängung toll fand. Also wenn du aus dem 4. Raum schon in den 5. guckst, ich glaube, das ist der 4. Ja, müsste sein, genau. Nee, der 5. in den 6. Das ist es. In dem 5. Raum hängt halt noch alles in Rot. Teilweise auch Auseinandersetzungen mit anderen Malereien. Also sie hat dann eben die Sternennacht von Van Gogh einfach mal komplett rot nachgemalt. Oder auch, was ich persönlich sehr schön fand, den beschissenen Ursprung der Welt von Courbet, den ich also hasse, eben einfach mal aus feministischer Perspektive in Rot. Fand ich gleich viel schöner. Und wenn du in diesem roten Raum stehst, siehst du halt schon im nächsten Raum, und da hängt was riesiges Grünes. Das fand ich schön gemacht, dass sie da halt. Das Grüne fand ich auch toll. Das Grüne war auch toll, weil es eben auch relativ einfarbig war. Und danach wird es halt bunt und wild, und auf einmal stimmen alle Farben nicht mehr und die Themen sind durcheinander. Und da, wie gesagt, bin ich ehrlich gesagt geistig ein bisschen ausgestiegen. Das Grüne war, glaube ich, ein Medea. Oder Medea wahrscheinlich, oder? Ja, dachte ich auch an ein Medea. Also ist ja auch. Ja. Und das links dann im Eck, die Inside Job, war ja zum Teil dann auch noch in weiten Teilen das grün. Das war ja Teil von der Performance. Ja. Da lag, glaube ich, ein Teil, also meinte Felix vorhin, dass der nicht ausgelegen hat, als ihr da wart. Da gehörte noch so ein kleines Buch dazu. Richtig, das habe ich nachgefragt, was da, weil da war ein Hinweis, aus konservatorischen Gründen haben sie das, was hier war, entfernen müssen. Ich habe dann auch mal nachgefragt, was war denn da? Da war ein Buch. Genau, also ich war halt 4 Tage später drin, da lag es dann da, als Faksimile natürlich. Das war, da musste ich sehr grinsen, weil es war quasi ein ausgedrucktes Block. Also sie hat irgendwie 2-3 Monate lang Tagebuch geführt und jeden Tag so 1,5 DIN A4 Seiten auf der Schreibmaschine getippt auf Englisch. Sie war da damals in New York. Und diese Leinwand, die da hängt, lag eben auf dem Fußboden ihrer New Yorker Wohnung. Und ich glaube, sie hat einfach die Begegnung, die sie in der Wohnung hatte, in diesem Bild verewigt. Und dieser Text dazu war einfach begleitend. Also ich fand das, ich habe jetzt nicht das ganze Buch durchgelesen, aber zwischendurch fand ich ein paar Sachen spannend, dass sie zum Beispiel 92 von ihrem Umzug nach Köln spricht und einfach ein bisschen Angst davor hat oder dass sie es gerade unangenehm empfindet, dass die Republikaner und die DVU gerade so viel Stimmen haben und das wird eine anstrengende Reise nach Deutschland, solche Sachen. Das fand ich natürlich dann auf die heutige Situation bezogen, wieder so, oh ja, stimmt, hatten wir alle schon. Sachen wiederholen sich. Ja. Ja, andererseits hat sie auch in demselben Raum, wo du sagst, mit den Großformaten, sie hat dann arbeitet zum Thema Masse gehabt, ja, wo sie den Mensch als Masse wahrnimmt oder auch als Masse malt, also wo wir vielleicht gerade wieder bei der anonymen Masse sind. Mhm. Was du jetzt gerade schon angedeutet hast, wenn wir vorbeigehen an dem roten Raum, was ich bei ihr spannend finde, ist, dass sie sich bewusst mit der Kunstgeschichte auseinandersetzt. Ja. Also, dass sie eben sowas nimmt wie, also gut, Van Gogh, aber eben wie Courbet oder dann auch später Balthus, der ja ein sehr, der ja auch jetzt wieder mit seinen, sagen wir mal, erotisch aufgeladenen Werken irgendwie Ärger kriegt. Ich habe jetzt vergessen, im Vorfeld nachzuschauen, da gibt es doch gerade irgendein Werk, wo die Leute wollen, dass es abgehängt wird, weil es ja, irgendwie ihre Sensibilitäten verstört. Ich glaube, es war Matt oder so. Ja, ja, Oma, irgendwie. Ich weiß nicht, also ein Mädchen, ein 13-jähriges Mädchen, dessen Rock halt so hochgerutscht ist, das lehnt halt so lassiv an der Wand und du kannst ja quasi unter den Rock gucken. Ja. Sie hat aber einen Slip an. Das ist halt, ja gut, ist eine Darstellung, die man heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde, aber... Aber das eben Jutta Köther nimmt sich eben, also Balthus, Lucian Freud nimmt sie sich auch viel an, genau, verarbeitet es in ihren Werken, also gerade in späteren Werken dann ganz bewusst. Wie du sagst, glaube ich, es ist auch ihr Versuch, quasi dieser männlichen Malerei, sagst du, okay, so jetzt gehe ich damit mit einer weiblichen Perspektive. Und vor allem, wie es ist, also erstens mal finde ich sozusagen, dass es tut, finde ich stark, weil eigentlich quasi sozusagen, wenn, ja, also eigentlich jetzt mal so im Vorhinein betrachtet, wird man auch jedem Künstler sagen, Starry Night nachmalen, ganz schlechte Idee. Ja. Was soll da rauskommen? Ist doch Bullshit. Mhm. Ja. Aber wie sie es macht, hat mich total gefreut, war irgendwie stimmig ihrem Stil entsprechend, war auch jetzt nett, war auch irgendwie war nicht was Neues. Es war nicht beliebig. Genau. Es hatte irgendwie eine bestimmte Wirkung, die sie erzielt hat. Es war irgendwie was genau, ein neuer Blick halt. Ja. Eben, genau. Ich fand es halt spannend, dass es auch zweimal da hing. Also sie hat nicht einfach Starry Night genommen und es genau abgemalt, nur in Rot, sondern offensichtlich, ich weiß nicht, ob sie aus dem Gedächtnis gemalt hat oder eben einfach nicht so genau auf die Vorlage geguckt hat, aber die sehen auch unterschiedlich aus. Genau, kann man so machen, kann man aber auch so machen. Ja, hat Van Gogh vielleicht auch erstmal so ein paar Varianten gemalt, man weiß es nicht genau. Aber fand ich erstens mutig und zweitens in der Umsetzung gut. Eben. Und ich fand es halt generell, also ich meine, sowas wie eben den Ursprung der Welt von Courbet, den ich persönlich, also das ist jetzt ganz persönlich meine, ich finde das pornografische Scheiße, ganz ehrlich, das ist für mich keine Kunst, das ist einfach grauenhaft doof. So scheiß Jungs, scheiß, dammit. Und wenn sie da jetzt irgendwie eine Frau malt mit gespreizten Beinen, ist das einfach was völlig anderes. Und vor allem, weil sie das nicht so also bedeutungsschwanger malt, sondern eben mit leichten Strichen, mit Rot, Orangen, gelben Strichen, was fast schon auf die Leinwand, also auf Papier haucht. Ja, es ist halt einfach so dieses, ja, Jungs, wir können die Kinder kriegen, ist okay, geht weiter. Ja, das ist einfach so eine Andeutung, so ist es klar. Ja. Der Bezug ist sofort klar, aber es ist eben nicht einfach ein, das ist kein Imitieren, sondern es ist eher ein Vereinnahmen oder neu belegen. Ist ein neu belegen. Hab mir natürlich auch Appropriation Art notiert, klar. Ja. Was ich noch total spannend fand, das war im Raum, meine ich, 0.5, bevor es an der Wand, bevor es zum 0.6er geht, da hat es ein großes rotes Bild, das heißt, meine ich, eventuell heißt es so. Ganz, Klammer auf, 100% Malerei, niemand ist eine Frau, Klammer zu. Ja, stimmt. Das war so ein recht großformatiges Werk wieder, total vielschichtig, verworren, irgendwie mit vielen auch Layern in irgendeiner Form, aber man sieht ein Gesicht von einer Frau im Wesentlichen. Und was mich total umgehauen hat, wenn man nah rangeht, dann sieht man im rechten Auge, also vom Betrachter aus gesehen rechten Auge der Person, sieht man eine Reflexion eines Betrachters. Und ich dachte mir, Wahnsinn, das bin ich. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Ist das die verschleierte Frau? Das mit Halal, wo ja, genau. Also allein, dass sie verschleiert ist, fand ich auch spannend. Also ich habe es zumindest als Schleier gedeutet. Okay, wo siehst du das da? Ich habe es ja als Kopftuch gedeutet. Runde, Vielleicht immer noch ein wichtiger Hinweis. Wir haben an einer Stelle das Museum Brandhorst kritisiert. Da möchte ich es wiederum loben. Ich finde es schön, jetzt für uns hat's, oder mir persönlich hat es viel erleichtert, dass man die Sachen fotografieren durfte, ohne Blitz natürlich. Ja. Ja. Aber dass man es, weil es war wirklich eine total umfassende Werkschau und da sich zu allem Notizen machen zu müssen und es dann auch noch so im Gedächtnis zu behalten oder auf Papier, ist schwierig und es war total hilfreich, dass man hier Bilder machen durfte. Und das hat mich ziemlich umgehauen, ja. Oder vielleicht habe ich da irgendwas reininterpretiert, was gar nicht da war. Also mir ist im Untergeschoss eine Spiegelung aufgefallen. Da hatte sie ja irgendwann, stimmt, das ist mir echt nicht aufgefallen, lustig. Sie hat irgendwann, damit ich habe mir nicht notiert, von wann es ist, muss Anfang der 2000er gewesen sein. Da hat sie quasi Collagen gemacht aus Schmuck, Leder, also Modeartikeln und das unter so eine Acrylfolie geschweißt sozusagen. Also ein Bild, in Anführungsstrichen, ein Werk hieß Extreme Music for Extreme People. Und da hat sie eben so eher einen Nietengürtel und so. Ja, aber das hieß auch noch Black Metal, was Black ja großartig Metal, genau. Da war ich mir auch nicht, aber da war ich mir auch nicht sicher, welches, wie heißt jetzt was? Weil ja, da aber das ist gut, da war ich mir weil der Aufkleber noch. Aber das fand ich halt geil, weil halt Black Metal tatsächlich auch ein Genre, ein Metal-Genre ist. Eben, und also diese ganzen Collagen sind dann doch auch eher wieder weiblich konnotiert, also eben durch die Schmuckstücke, durch die Farbigkeit. Aber da waren eben auch in den Nieten, konntest du dich halt spiegeln. Also in fast allen dieser Schmuckstücke konntest du dich irgendwie spiegeln. Das ist aber, glaube ich, eher ein Zufallseffekt. Wobei, bei den Assemblagen bist, da gab es eben die eine, die hieß, das Selbst ist ein soziales Konstrukt. Diese Titel gingen mir so auf den Sack. Ja, aber das war alles... Aber das war, glaube ich, schon auch wieder ein Spiel, hätte ich jetzt... Das war, es war bei dem Titel würde ich auch sagen, es war jetzt nicht so ernst gemeint. Nein. Aber generell fand ich den Titel auch so... Aber mit dem sozialen Konstrukt, da hat sie ein Kreuzkettchen-Anhänge und so weiter drin. Also das ist schon ganz bewusst dann eine Kette, also eben auch eben, dass es... Ich dachte auch, Extreme Music, Black Metal, so extrem ist ja Black Metal. Sie hat ja einfach nur den Aufkleber zitiert. Da war ja den Aufkleber verwendet. Ich habe neulich das Wort Märchen-Metal gelernt. Ich weiß aber immer noch nicht, was es ist. Ja. Irgendein Blog hat gesagt, hier, Max Jakob Ost, kleiner Shoutout an den, wie heißt sein Podcast? Rasenfunk. Nee, Rasenfunk-Podcast, der hört angeblich nur Märchen-Metal. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Ist wahrscheinlich ein Diss gewesen, aber... Ja, es ist halt wahrscheinlich so Zeug wie Blind Guardian oder so. Oh, voll schön. Ja, Märchen-Metal. Nee, also... Nee, das ist tatsächlich schlecht. Ja, also, wenn man auch nicht, wenn man keine Ahnung hat, dann muss man... Nee, ich habe vom Metal überhaupt keine Ahnung. Was ich noch sagen wollte, ich fange jetzt wieder ein, weil wir jetzt gerade unten sind. Da fand ich es ja interessant, weil da ist sie ja dann später in dem Werk auch durchaus eben diese Appropriation durchaus in Overdrive dreht. Gerade also zum Beispiel an einem französischen Maler des ausgehend 17. Jahrhunderts und 18. Jahrhunderts, wenn ich mich zurück im Kopf habe, Nicolas Poussin. Ach Gott, ja. Einfach an seinen Jahreszeiten einfach abarbeitet, aber mit der modernen Umdeutung. Ja, mit Vettel im Bild, Wahnsinn. Also mit dem Formel-1-Rennfahrer. Wahnsinn. Ja, aber ich meine, Sommer. Ja, aber ja, Sommer ist halt auch irgendwie von der Saison. Ja, ich meine, das muss man halt auch. Da muss man halt auch den Mumm haben, das zu bringen. Ja, das muss man erst mal bringen. Das war auch so ein Raum, wo ich echt nur augenrollend durchgegangen bin. Da hatte ich überhaupt also, keinen Bock. Also, ja, aber ich find, man konnte Jahreszeiten schon raussehen. Also Winter hatte so eine dunkle, grau-schwarze Ästhetik. Ja. Ich meine, das muss man halt auch schon mal bringen, ja. Und sie hat's. Wobei ich. Fast besser noch fand ich das, also dieses Rennfahrer-Zitat im nächsten Raum. Das kann man nochmal. Formula One, Baltus. Ja, ja. Und dann dieser stilisierte Rennfahrer und ich musste halt an diese Kunstfigur The Steak aus Top Gear denken, auch immer nur mit Helm und in seinem weißen Anzug und nicht erkennbar auftaucht und ich dachte mir so, haha, The Steak und danach so durch so einen Kreis, so ein bisschen Da Vinci-mäßig, so Vitruvian Man. Also, ich finde es interessant, dass sie dann irgendwie diese Guard eben, also diese männlichen Posen nimmt und sich dann bewusst. Das erinnert mich so ein bisschen an. Bewusst für sich einsetzt. Ja, aber das arbeitet sich ja anscheinend auch nur an männlichen Künstlern ab. Das. Wobei ja bei einem ist Francesca Woodman mit drin, ja, glaube ich, bei dem, was im Treppenhaus hängt. Nein, oh Gott, das habe ich nicht gesehen. Nee, aber ich, liebe Francesca Woodman. Also aber das heißt, glaube ich, Pyre, Woodman, Freud. Ah. Also ich dachte mir da, wo wir so drüber reden, so mit Vettel und was weiß ich und so, da gibt's bei, ihr kennt ja die Serie How I Met Your Mother, wo Ted Mosby sich mal überlegt, ob er sich Cowboy-Stiefel kauft. Und dann beschließt, I can pull it off. Ja, genau. Und genauso stelle ich mir das vor, mit dass er so an der Leinwand steht oder so. Und ja, dann irgendwie, Vettel, will ich das wirklich bringen? I can pull it off. Ja. Ja. And she can pull it off. Ja. Ihr macht mir die Künstlerin gerade sympathischer, als ich sie fand. Ja, ich glaube, das ist das Problem. Also es ist eine sehr umfassende Werkschau. Und deswegen ist man halt einfach erstmal komplett überwältigt. Aber ich fand dann schon, dass ich gerade auch im großen Raum unten hat sie ja, also das ist das titelgebende Werk von ihr, Tour de Madame, ist ein Zyklus, den sie spezifisch für diese Ausstellung gemalt hat, der eine Antwort ist auf das Werk von Cy Twombly, was Cy Twombly auch spezifisch für die Brandhorst und das Museum Brandhorst den Raum, den Lepanto-Zyklus, den er da gemalt hat, und sie hat die Bilder auch ganz bewusst so gehängt. Auch mal kurz mit dem Brandhaus wieder ein Hühnchen zu rufen habe, du kannst sie nie komplett sehen, weil die scheiß Treppe dazu inzwischen ist. Ja. Was ist das für ein Quatsch? Also ich meine, wenn sie schon so ein Werk in Auftrag geben, 12 großformatige Bilder, waren 12, oder nicht 15? 12 waren es, glaube ich. Das ist 12, ja, das war die Antwort. Und ich meine, Cy Twombly hat oben einen eigenen verdammten Raum, da sind Bänke drin, da kannst du sitzen und dir stundenlang diesen Zyklus angucken, und sie ist so einmal um die Treppe rumgebaut. Also sie hat zumindest Stühle aufgestellt. Ja, 4, super. Aber ist ja egal, auf jeden Fall, du kannst nie den kompletten Zyklus sehen. Ja. Das fand ich so kacke, da hatte ich schon schlechte Laune. Also wie gesagt, ich bin auch echt nur vorbeigelaufen, das war mir auch, ich war pissig. Aber da kommen fast alle, also kommen alle Themen aus ihrem Werk wieder. Sie verwendet dieselben Techniken. Genau. Was aber auch kommt, ist was Neues, dass sie die Raster verwendet, um Bilder zu machen. Ja, und ich fand das halt schon auch eine gute Zusammenfassung. Also wenn man jetzt nur diesen Raum betrachtet und die Werke, dann hat man tatsächlich einen guten Überblick, also auch teilweise ihre Selbstbilder. Echt? Alle ihre Techniken und Symboliken tauchen auf. Ich hatte das Gefühl, man kann mit dem Zyklus nur was anfangen, wenn man eben das andere vorher schon gesehen hat. Aber ist jetzt wahrscheinlich, ja. Also ich muss gestehen, ich habe Zyklus von Twombly kann ich ehrlich gesagt noch weniger anfangen. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe es ja noch nicht hoch zu Twombly geschafft. Und ich fand das. Der Weg ist halt, die Treppen sind aber auch anstrengend. Du, ich bin so alt. Ja, ja. Nee, ich kenne das. was ich sagen wollte, ich kenne den Zyklus von Twombly nicht. Ich fand es in sich schon stimmig, und was Felix sagt, macht für mich auch Sinn. Klar, sie hat, glaube ich, gerade den Pointillismus, der da irgendwie zu sehen ist, das habe ich jetzt so in ihrem anderen Werk, in einem anderen Werk noch nicht so richtig irgendwie. Wobei, doch, stimmt gar nicht. Also das ist eine Farbrasterwerk. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, stimmt gar nicht. Das Farbrasterwerk, das ich auch noch unbedingt erwähnenswert finde, da kommt es wieder richtig. Also passt, ja. Also stimme ich für ihr Werk. Unabhängig davon, dass es den Zyklus von Twombly gibt. Ja. Also sie hängt auch gerne auf Glaswänden, stellt sie ihre Werke gerne mal aus. Ah. Also dieser Zyklus hängt ja auch auf Glaswänden unten im Raum. Und da ist mir eins aufgefallen, das war, glaube ich, auch in dem Raum mit den Jahreszeiten, da war noch eins, das ist so ein Betonquader und ist auch wie so ein Assemblage. Aber ich musste an das große Glas von Duchamp denken. Also nicht jetzt die Form, aber einfach auf einer Darstellungsweise, weil sie einfach aus der Malerei rausgeht und also ich glaube schon, dass sie sich klar ist, dass wenn sie einfach eine große Glasscheibe so in den Raum stellt und dann irgendwas so drauf kollagiert, dass du natürlich, also dass du mit dieser Assoziation rechnen musst. Weiß ich nicht, also für mich war das, du konntest halt die Rückseite vom Bild sehen. Aber ich fand das schon schön einfach, weil ich gucke immer gern hinter die Dinge. Das ja, aber also bei dem habe ich, halt, hab ich mich halt gefragt, warum man da von hinten drauf gucken konnte. War da irgendwas Besonderes? Zum Teil irgendwie Text, irgendwie, also von irgendwie, was weiß ich, Werk von so und so. Ja. Also von der Galerie offensichtlich. Und Ich fand es schön. Also unten waren eigentlich nur zwei Werke, weil ich dachte, die fand ich super. Die waren, glaube ich, gleich im zweiten Raum, also -1,3. Das war einmal, da fand ich den Titel schon großartig, falls es der Titel ist, Fresh Aufhebung von 2004. Das waren halt unzählige, kleinformatige, schwarze Bilder, schwarz, grau, weiß, minimalistisch, abstrakt, die einfach über zwei Wände, also über Eck gehängt waren. Und das fand ich war einfach, sah geil aus. Sorry. Und im gleichen Raum war halt noch ein riesiger Kasten mit Blättern, wo sie einfach Farbfeldmalerei betrieben hat und das Ganze netterweise noch als Video dazu gepackt hat. Also einfach jedes Blatt abgefilmt und dann einfach als Videoschleife hintereinander. Das fand ich, wie gesagt, da musste ich an Hanne Darboven denken, natürlich. Den fand ich einfach, der fiel auch so ein bisschen raus. Also sowohl von der Farbigkeit als auch von der Strenge her. Also er war eben nicht so spielerisch und nicht so I can pull it off, sondern halt eben, wobei ich konzentriere mich jetzt mal kurz. Wobei sie auf diese Raster auch zurückkommt. Also die sie verwendet ja, genau, sie in den späteren machen, Bildern wieder, wobei sie dann eher dann quasi die Rennfahrer karierte Flagge so Assoziationen haben. Aber wobei dieses Karo kam auch schon in den frühen Werken vor. Und im Zyklus war es auch so quasi als Säulenelement im Hintergrund und so. Ja, stimmt. Oder das bei dem Lucien Freud Bild kommt es doch auch vor im Hintergrund, glaube ich, oder? Kann sein, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, also es taucht immer mal wieder auf als Symbolik. Also sie, genau, also genau wie mit ihren Trauben beispielsweise auch. Da hat sie ja unten das, wo sie da sozusagen die Plastiktrauben. Genau, die Plastiktrauben, wo ich mich auch mal gefragt habe, diese Kügelchen, sind das jetzt Trauben? Je nach Betrachtungswinkel könnten es so Trauben. Es könnten sein. Auch die Kugeln aus dem Frühwerk sein. Es könnten die auch Perlen. Die Kugeln sein, es könnten Perlen sein, es könnten irgendwelche Beeren sein. Eben, also manchmal kommen diese alten Chiffren aus dem Frühwerk wieder, aber es hat mich leider trotzdem nicht. Was ich noch schön fand bei den, gerade bei den, wie hieß nochmal das Werk, wo sie die Fälle ausschraffiert? 10. Dezember bis 6. Mai 2002. Genau, also was ich noch total schön und erwähnenswert finde, dass man, bevor man in die Ausstellung reingeht, beziehungsweise wenn man rausgeht, kann man hier so ein Malbuch mitnehmen, wo es dann auch entsprechende Stifte in den köterschen Farben ausliegen, wo man dann quasi aufgefordert wird, das hab ich auch hier getan, wie man hier sieht, das so ausschraffiert habe. Und es gibt tatsächlich auch eine Serie, also es gibt eine Reihe von Aufgaben, also im selben Heft eine Reihe von Aufgaben für Erwachsene und eine Reihe für Kinder. Ja, also es ist nicht so jetzt irgendwie, die Kinder müssen jetzt eine Stunde beschäftigt werden oder zwei, während die Eltern durch die Ausstellung gehen, sondern es ist bewusst auch für den Erwachsenenbesucher eine Auseinandersetzung mit Maltechniken. Genau, und was man so liest, so Malbücher sind ja wieder modern. Ja. Was man vielleicht jetzt so ein bisschen an der Durcheinanderwirbelung in unserem Gespräch gemerkt hat, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich finde viele Sachen gut, auch ihre Ansätze gut. Für mich ist sie auch nochmal ein bisschen schwer fassbar. Also nach dieser Ausstellung von der Malerei habe ich immer noch keinen. Ich habe noch immer gesagt, ich tue mich jetzt schwer, da so für mich so einen Kurzabriss geben zu können, wie ich ihr Werk finde. Also wir haben ja Künstlerin vorher komplett unbekannt. Ich fand, wie gesagt, die bewusste Aussetzung mit der Kunstgeschichte finde ich toll. Und auch ihre Aneignung und eben nicht nur billig, nicht nur plakativ, sondern auch wirklich also mit einer bewussten und eigenen Position dazu. Das fand ich klasse, aber dann gab es auch viele Werke so zwischendurch, wo so, die einen dann halt nicht irgendwie packen. Also deswegen hätte ich gerne mal auch irgendwelche Andeutungen oder Möglichkeiten gesehen, irgendwie auf ein bisschen was für ihre Performance-Kunst zu erfahren. Da steht ja auch im Begleitheft irgendwas, dass sie oft sich kollaboriert hat, zum Beispiel mit Kim Gordon von Sonic Youth und halt so lauter, so auch anderen Protagonisten der 80er, wo sie ihre künstlerische das Wirken und Schaffen beginnt. Ich weiß nicht, gab es nicht irgendwo ein Video oder bilde ich mir das ein? Es gab im Medienraum, haben sie halt diese Arbeitsbücher gezeigt. Da haben die einfach nur Seiten, also aus ihren Skizzen und Notizbüchern, als Filme durchlaufen lassen. und eben diese 170 Werke, diese Fresh-Aufhebung, die Anke genannt hat, auch nochmal als Projektion einfach durchlaufen lassen. Also nichts, was jetzt eben auch auf das andere Werk hinweist. Okay. Deswegen, also ich halte diese Ausstellung, um jetzt mal aus meinem Fazit zu machen, doch für besuchenswert, weil ich am Ende froh bin, diese Künstlerin für mich entdeckt zu haben. Und zumindest manche Teile ihres Werks. Aber ich fand halt schon, dass da Möglichkeiten auf der Strecke geblieben sind. A, wirklich noch mehr auf den Rest ihres Gesamtwerks Bezüge herzustellen. Und wie gesagt, dann eben die unglückliche Auszeichnung der Werke fand ich jetzt. Und eben, schade, was Anke sagt, Anke hat die Texte lesen können. Wir konnten sie bei unserem Besuch leider nicht lesen, weil sie offensichtlich nach einer Woche gemerkt haben, und sie auch schon am 18. Mai, offensichtlich ist es eine scheiß Idee, irgendwie dieses Buch da rumliegen zu lassen und es wird von ihm angetatscht. Das hätte einem vorher ranfallen. Also Abzüge in der B-Note, aber ich würde trotzdem Besuch empfehlen. Ja, also wie gesagt, mich hat sie jetzt nicht so umgehauen, aber klar, man ist, ich persönlich bin immer froh, einfach Namen kennenzulernen, Künstlerinnen kennenzulernen. Wie gesagt, die ersten 3-4 Räume fand ich großartig, allein dafür würde ich nochmal reingehen. Und deswegen gibt es von mir natürlich einen etwas quengeligen Daumen nach oben. Ja, ich mach's kurz. Also schon eigentlich viel bis alles gesagt. Also ich hätte, glaube ich, es hat schon. Also ich hätte auch schon, ja, also man kann sehr, sehr viel, also es ist eine umfassende Ausstellung und einerseits irgendwie, und das ist jetzt paradox vielleicht, mir war es manchmal zu viel. Andererseits hatte ich an manchen Stellen irgendwie schon den Wunsch irgendwie, da hätte ich gern mehr davon irgendwie gesehen oder da hätte ich gern irgendwie die Hintergründe noch besser verstanden in irgendeiner Form. Was ja, glaube ich, ein ziemlich gutes Zeichen für eine Ausstellung ist, weil nichts ist schlimmer, als wenn man sich eine Ausstellung anschaut und dann irgendwie da gleichgültig das für sich abhakt. Ja. Also, nee, das macht man auf keinen Fall, das stimmt. Also deshalb von mir klar einen Daumen hoch. So. Ja, es ist immer besser, sich über eine Ausstellung oder über einen Kunst aufzuregen, als dass einem wurscht ist. Also das auch nur mal, es ist völlig okay, einfach irgendwas Scheiße zu finden und sich darüber aufzuregen, dass das so scheiße ist. Aber es ist viel schlimmer, als wenn es da wurscht ist. Eben. Der zweite Riesling ist jetzt übrigens total blumig. Ich behaupte, er ist Jasmin-Tee. Mal schauen wir mal. Nur wenn du eine Teeschulung hattest. Oh, der dritte ist echt so ein Zucker, das ist unfassbar. Da hättest du kein Tee wieder verfliegen. Also der zweite ist halt schön rund in irgendeiner Form, aber auch irgendwie so, dass man sich sagt, jo, ja, pff. Ja, passt. Aber der, ja, aber der dritte ist halt schon ein alter Schwede. Ja, also die sind alle jetzt natürlich mit der, wo sie aufgewärmt sind, alle ein bisschen weicher und runder geworden. Ja, das stimmt. Und geschmeidiger. Ah nee, also der ja, wobei, es stimmt schon, aber ich hatte zwischenzeitlich, also der dritte ist echt ein richtig, richtig schöner Wein. Der hat zwischenzeitlich hatte ich mal so irgendwie doch so eine Schärfe im Mund, dass ich mir dachte, so, oh, jetzt irgendwie wie so ein Sportwagen will er doch mal irgendwie ausbrechen, irgendwie so das Heck. Aber irgendwie jetzt dann so auf den dritten Schluck. Jetzt hat er sogar ein bisschen was. Cremiges. Ja, ich wollte gerade sagen, so eine leichte Butternote irgendwie. Ja, was Cremiges. Ja. Ich dachte jetzt gerade eher so an so Himbeercreme. Im Abgang. Also ich finde, ich habe das Gefühl, das ist halt der erwachsenere Wein. Der zweite ist irgendwie so ein Teenager und so ein junger Mensch und der erste ist so ein Teenager, der noch nicht weiß, was er will. Was ich aber, wie gesagt, immer noch recht spannend finde. Also ich mag den ja. Ich würde alle drei weiter trinken so. Ja, wäre also, wahrscheinlich auch. Ja. Also, Sinn würde ich, also... Lösen wir auf, oder? Ja, also ich meine, also, wollt ihr eine Reihenfolge machen? Also ich muss nicht, ich kann, aber... Also ich habe für mich eine Reihenfolge, aber ich muss auch keine, also... Mir ist wurscht. Ich halte mich auch mal raus. Ja, dann sag doch einfach mal was. Aber im Ende, eigentlich sind wir uns ja einig. Ja, ich glaube auch, ein 3 ist, glaube ich, unser Favorit. Also genau, also für mich, ich würde sagen, 3, 2, 1... Aber gerade die letzten, in Anführungszeichen, letzten beiden, beziehungsweise Platz 2 und 3. Die einigen eben, die machen nicht viel. Bei mir ist 3, 1, 2, aber im Prinzip. Ja, ich hätte jetzt auch 3, 1, 2 gesagt. Aber jetzt, die haben, also da ist, sagen wir mal, die Bandbreite ist nicht hoch. Die sind mindestens gut. Ja. Und einer ist halt ein kleines Stückchen besser. Und ich würde sagen, ja, eins und zwei. Also der Dreier, würde ich schon sagen, der Dreier ist schon ein ganzes schon Stück. Ganzes Stück. Das ist schon ein anderer. Also, okay, wem gehört die 3? Meinst du es nicht? Genau, ja, okay, machen wir mal die 3 auf. Na, Felix. Das ist ein Wein vom Weingut Annette Klosheim. Von der Nahe. Echt jetzt? Ja. Ja, ich auch. Ja, das ist ja interessant, weil offensichtlich haben wir nicht denselben gewählt. Ja. Hattest du auch Nahe oder was? Ja. Okay. Ach, du hast auch einen von Annette Klosheim? Ja. Und zwar, ich habe den Annette Klosheim 2015 der Bronze Solis. Da war ich so kurz davor, den zu bestellen. Lustigerweise, ich habe beide bestellt und mich aber dann für diesen entschieden. Die hat ja so einen ganz einfachen Riesling. Ja. Dann hat sie den du hast. Ja. Und dann hat sie den hier. Und ich dachte mir so, der hat nämlich ich habe den Annette Klosheim Löhrer Berg 2016 von der Nahe. Ja. Und der hat auch Preise gewonnen. Und den du jetzt hast, der las sich schon irgendwie so tatsächlich erwachsen. Und ich dachte mir so, irgendwie, ich gehe mal auf Nummer sicher und nehme den, der die Preise gewonnen hat. Mhm. Ja, Arsch geleckt. Also, Monsolis 2015 von der Nahe, eben auch von Annette Klosheim Riesling vom Guldenthaler Sonnenberg, also daher der Name Monsolis. Damn you, Annette Klosheim. Enthält 12,5% Alkohol, also für Anke. Ich hatte heute auch nochmal nachgelesen. Annette Klosheims eigenes Weingut feiert dieses Jahr 10-Jährige, also seit 2008. Ist sie als Winzerin mit ihrem eigenen Weingut präsent und macht offensichtlich richtig gute Rieslings. Ja, die sind schon geil. Okay, dann habe ich den, ich habe nicht von Annette Klosheimer, ich habe weiter gegoogelt, weil natürlich haben wir, glaube ich, alle nach Winzerinnen und Riesling gegoogelt. Ich habe einen Riesling vom Weingut Wechsler. Das ist von Katharina Wechsler, die hat das Weingut von ihren Eltern übernommen vor kurzem. Das Weingut gibt es seit mehreren Generationen, aber wie gesagt, ich glaube seit 2017 ist sie so quasi die Chefin. Das ist ein Ben-Riesling, also auch das Weingut Wechsler hat mehrere Rieslinge, auch verschiedene Preise. Ach stimmt, die Preise. Was hat denn deiner gekostet? 16,50. Wow. Moment. Also, ich glaube, ich habe deinen ja bei mir mitbestellt, weil ich mir nicht sicher war. Ich glaube, deine hat bei mir 12,50. Ich wollte gerade auch sagen, 12,50 habe ich, glaube ich, bezahlt. Okay. Ich habe für den Ben Riesling jetzt 20 bezahlt. Man konnte bei ihr nicht direkt bestellen. Ich habe bei wirwinzer.de bestellt und das hat ganz wunderbar funktioniert. Ja. Die vermitteln, glaube ich, einfach die Anfragen an die jeweiligen Winzer, die eben, und dann kommt das Paket daher. Das ist, wie gesagt, 1,2,15er, hat 13,5% und ist ein Rheinhessen. Genau, 12,50, ja. Ja, und ich habe den bei Genussland bestellt. Ich irgendwo anders, aber... Das müsst ihr mir noch sagen für den Blog-Eintrag. Ja, ja. Okay. Aber ansonsten? Ja, und also... Ich würde die alle drei wieder trinken. Also, Fazit natürlich ist, man sagen, nicht nur wahrscheinlich die Welt und die Kunst, sondern auch der Wein und unser Podcast ist ziemlich in weiblichen Händen gut aufgehoben. Ja. Kann man so sagen. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs... Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. In diesem Sinne, geht in die Ausstellung, genießt Kunst, vielleicht auch einen Wein danach, man weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.